Willkommen. So, jetzt ist nochmal ein durch die Tür gekommen. Willkommen. Halleluja. Ja, willkommen. Seid herzlich gegrüßt von dem, der uns liebt. Halleluja. Ja, wir hatten gestern schon so einen wunderbaren Tag. So, und von daher meine Frage, wer waren gestern alle schon da? So, oder ja, die einfache Variante, wer ist heute hinzugekommen? Ja, genau. Und wer ist von denen zum ersten Mal da, die heute hinzugekommen? Zum ersten Mal in einer Glory Live Veranstaltung. Da haben wir nämlich ein kleines Geschenk. Wow. Und ja, einen herzlichen Applaus. Halleluja. Ja, lasst uns unseren Herrn loben und preisen. Und gestern hatten wir schon so eine herrliche Zeit, als Söhne der Herrlichkeit wirklich hervorzukommen und bewusst werden und es auch wirklich leben. Und ich kann einfach nur sagen, für mich ist, ich habe so viel mitgenommen und es war wirklich so, wie der Pastor gesagt hat, ihr werdet am Ende nicht so wieder rausgehen, wie ihr reingekommen seid. Und so ist es eben mit den Söhnen der Herrlichkeit. Wir werden immer mehr darin Platz nehmen, auch in seiner Herrlichkeit. Und dafür steigen wir natürlich wieder ein mit einem Lobpreis, wirklich, dass wir hier die Herrlichkeit freisetzen. Und wir haben ja gestern auch gelernt, wir können in Räume im Himmel, da sind viele Räume des Herrn im Himmel, und da ist auch der Raum des Lobpreises. Also klingt euch ein in den Raum des Lobpreises. Halleluja. Es ist heute Party im Haus. Party im Haus. Fati hat Party. Fati hat Party. Und weißt du, wer eingeladen ist? Du. Also, Party hat Party und deshalb kannst du dich auch hinsetzen, weil Party ist auch im Sitzen. Freude. Party hat Party. Halleluja. Und Fadi hat auch Party, wenn es ein bisschen wärmer ist. Ja, geht dann. Ich kann so die Tür aufmachen in dem Raum hier. Halleluja. Wir haben gestern gelernt, dass es nicht danach geht, wie du dich in deiner Seele fühlst. Okay. Deshalb kannst du deinen Mundwinkel auch einen kleinen Impuls geben, sodass sie sich nach oben bewegen und dann dort ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern, über jedem Umstand. Und das ist übrigens egal, wie der heißt, hat der Vater Freude befohlen. Freude. Du darfst anfangen, dich zu freuen. Wirklich jetzt. Du kennst nämlich den, der das Universum gemacht hat. Und dann vielleicht auch noch den Jesus, der alles vollbracht hat. Alles. Sollte bei alles etwas von dir nicht enthalten sein? Never ever. Die Gnade hat den Tisch gedeckt, Leute. Und da bist du mit allem inkludiert. Und das ist ein Grund zur Freude. Zur Freude. Ich habe mich ja heute schwarz angezogen, aber nicht, weil ich hier den Trauertag feiere. Auch wenn ich das immer ein bisschen traurig finde, wenn Irina und Georg wieder wegfahren. Da muss man sich ja manchmal dann bei Trauer schwarz anziehen. Aber eigentlich wäre heute weiß die richtige Farbe. Halleluja. Farbe kommt in dein Leben. Und da Irina ja heute nicht in schwarz erscheint, Irina, du bist jetzt dran. Du erscheinst, ne, sie fängt doch an, ne? Da sie nicht in schwarz erscheint, ne, trete ich jetzt ab und sie tritt auf in Farbe. Mach dich bereit innerlich vom Wort Gottes zu hören. Musik ist das eine, versteht ihr? Lobpreis ist enorm, aber das Wort Gottes ist hammerlebendig. Hammerlebendig. Das zerschneidet Seele und Geist. Das trennt Dinge von dir ab. Und dazu musst du manchmal gar nichts tun, außer deine Ohren aufmachen und dein Herz öffnen und sagen, jetzt spricht Papa. Durch Irina. Halleluja. Unser Gott ist so wunderbar und er liebt uns so sehr. Und deshalb ist sein Herzenswunsch, dass alle nach Hause kommen. Und das Wunderbare ist, bei uns, die wir schon drin sind im Haus des Vaters, dass wir uns so freuen können über alle, die reinkommen. Wir müssen nicht neidisch sein, wir müssen nicht eifersüchtig sein für alle, die reinkommen, sondern wir haben es schon gelernt, im Haus des Vaters zu leben und Feste zu feiern mit dem Vater. Das Kalb wird geschlachtet. Halleluja. Das ist so wunderbar. Wir sind mit allem beschenkt worden. Der Vater hat uns so reich gemacht. Und das tiefste Verlangen des menschlichen Herzens ist der Vater. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Und unser Herz wird erst dann wirklich gesättigt, wenn wir im Vater zu Hause angekommen sind. Und das Wunderbare ist, er geht da immer tiefer mit uns. Und manchmal denkst du, wenn du wieder eine neue Begegnung mit dem Vater hast, oder es ist wieder tiefer gegangen, boah, habe ich den Vater überhaupt schon gekannt? Aber es geht einfach tiefer. Und er möchte unser Herz sättigen. Er möchte, dass wir ganz zu Hause sind in seinem Vaterhaus. Und dass wir all die rufen, die noch nicht in diesem Vaterhaus sind. Alle die, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Bekannten, unsere Freunde, die einfach diesen Schritt ins Vaterhaus, diesen, wo wir denken, oh, ist doch so einfach, diesen Schritt zu gehen. Aber wenn sie dich sehen, die gesättigt sind von der Liebe des Vaters, dann kommt eine positive Eifersucht. Es gibt eine positive Eifersucht. Die einzige, die erlaubt ist. Und es ist die, dass du dein ganzes Umfeld eifersüchtig machst, weil du gesättigt worden bist am Tisch vom Vater. Und er lädt uns jeden Tag ein, von ihm zu essen. Und wir werden nachher auch das Abendmahl feiern. Halleluja, freust du dich? Das sind solche besonderen Zeiten, wo wir mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sein bei ihm sind. Und wir können uns in ihm fallen lassen. Weil ich sage so, ich kann niemandem vertrauen, aber ihm kannst du vertrauen. Und wenn du ihm vertrauen kannst, dann stellt er auch sogar deine Fähigkeit, Menschen zu vertrauen, also Söhnen Gottes, wieder her. Das ist so wunderbar. Egal, durch was du vielleicht gegangen bist oder Verrat oder Mobbing, was auch immer. Aber der Vater stellt es wieder her, weil er hat uns nicht bestimmt, alleine durch dieses Leben zu gehen, einsam zu sein, sondern er hat uns bestimmt, in Einheit als Leib zusammenzugehen und den Vater vorzustellen, in der Fülle Gottes. Es gibt die Fülle Gottes. In Kolosser heißt es, wir sind, in Jesus ist die Fülle Gottes und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Sag mal, ich bin zur Fülle gebracht in ihm, im Vater, in Jesus. Bist du zur Fülle gebracht? Weißt du, da ist kein Mangel mehr. Er macht uns frei in dieser Zeit vom Mangeldenken, was alles nicht stimmt, wo ich alles noch Mangel habe, was alles noch nicht ist, sondern er lehrt uns ein Füllebewusstsein. Ich habe die Fülle Gottes. Ich bin gesegnet, Epheser 1,3, mit jedem geistlichen oder himmlischen Segen. Mit allem Segen, weil so lass uns darüber nachdenken, womit wir gesegnet worden sind. Nicht, was noch alles aussteht und was meine Liste. Herr, was du alles zu tun hast. Wenn du möchtest, dass ich glücklich bin mit dir. Und dass ich dir weiter nachfolge. Die Wahrheit ist, wir sind zuerst glücklich, weil wir uns dessen bewusst sind, immer mehr, was er für uns getan hat. Dass es die größte Liebe ist, die er uns am Kreuz gezeigt hat, dass es keine größere Liebe gibt als die. Und dass er uns gesättigt hat mit seiner Liebe am Kreuz und dass er uns zu neuen Schöpfungen gemacht hat, als wir Ja zu ihm gesagt haben. Wenn du noch nicht Ja zu ihm gesagt hast, ist es heute deine Gelegenheit, wirklich oder ganz neu anzufangen. Vielleicht bist du weggekommen, vielleicht bist du weggelaufen, wie es Christine gesagt hat, weil Enttäuschungen da waren, dich Menschen verletzt haben, du dich vielleicht von Gott verletzt fühlst oder vernachlässigt fühlst. Heute ist dein Tag, wieder in das Vaterhaus zu kommen und Ja zu sagen und sagen, ja, ich lass mir das doch nicht entgehen. Ich werde doch nicht mein Leben bei den Schweinen verbringen, wo es nur Schoten oder nicht mal Schoten gab es für ihn, sondern ich bin bestimmt, weißt du, jeder Mensch, alle diese kostbaren Menschen auf dieser Welt sind bestimmt, im Vaterhaus zu sein und wir zusammen und dort die Fülle Gottes zu genießen und zu erleben und wir zusammen in vollkommener Liebe zusammen zu sein. Und ich glaube, er baut sein Leib auch in dieser Zeit, in dieser Liebe auf, dass wir in Liebe, gesättigt von der Liebe des Vaters, weißt du, da gibt es, wie Georg es in seinem Buch geschrieben hat, es heißt, manche sagen, ja, Gott hat keine Lieblingskinder. Und wir sagen immer, Gott hat nur Lieblingskinder. Er hat nur Lieblinge. Und du bist sein Liebling. Du darfst deinem Nachbarmann sagen, du bist der Liebling Gottes. Und er hat Wohlgefallen an dir. Ha! Er hat Wohlgefallen an dir. Und du bist bestimmt für die Fülle Gottes. Ob du hier bist oder woanders. Und wir werden sesshaft in seiner Liebe. Das ist, was er macht. Wir werden sesshaft in seiner Liebe. Wir setzen uns nieder an seinem Tisch und da gehen wir gar nicht mehr weg. Was nicht heißt, dass du dich nicht physisch fortbewegst. Aber im Inneren bleiben wir in seinem Haus. Wir bleiben an seinem Tisch. Wir essen die ganze Zeit von seinen köstlichsten Speisen. Und wie wir es auch weiter gesungen haben, da werden in ihm werden unsere kühnsten Träume erfüllt. Deine kühnsten Träume, weil es heißt in Epheser 3, dass er über alles hinaus zu tun vermag, über alles, was wir erbitten oder uns ausdenken könnten, hat er für uns vorbereitet. Bist du bereit, ihm zu vertrauen und zu sagen, ja, Herr, ich vertraue, dass meine kühnsten Träume, das, was eigentlich, wo ein großes Unmöglich im Natürlichen steht, da schreibt Gott heute ein Möglich. Ein Möglich, es ist möglich. Und er sagt, gib nicht auf, deine kühnsten Träume mir anzuvertrauen und mit mir zu erleben. Außerhalb von ihm werden wir sie nicht erleben, aber in ihm. Verbunden in ihm, wirst du erleben, wie deine kühnsten Träume zustande kommen. Und vielleicht haben manche es verlernt zu träumen, durch Enttäuschungen auch. Aber er ermutigt dich heute, lern wieder mit mir zu träumen. Lern mit mir zu träumen, im Vaterhaus zu träumen. Und gestern haben wir das schon wunderbar gemacht. Und ich glaube, da sind viele Träume neu angeregt worden. Und wenn du nicht dabei warst, dann machst du das einfach jetzt heute und weiterhin. Und es hängt alles an diesem Vertrauen, dass du ihm dein Vertrauen schenkst. Weil er ist vertrauenswürdig. Und er möchte mehr als alles, dass deine Träume zustande kommen, die er in dein Herz gelegt hat, weißt du, die niemand rausnehmen kann. Du hast es sicher schon erlebt, dass manche Sachen, durch was auch immer du gehst, aber sie sind nicht wegzubekommen aus deinem Herzen. Sie sind tief in deinem Herzen. Und daran siehst du, das sind Träume von Gott. Das sind Dinge, die er tief in dich hineingelegt hat und von denen er möchte, dass sie zustande kommen. Und wir lassen ihn einfach nicht. Wir bleiben einfach im Vaterhaus. Wir freuen uns in ihm. Psalm 37, 4 und 5. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und sei treu. Und habe deine Lust oder deine Freude am Herrn. Und er wird uns geben, was unser Herz sich wünscht. Wir haben unsere Freude an ihm. Das ist so wichtig. Manche sagen, oh, brauche ich die Freude? Oh, unbedingt. Wie willst du dieses Leben als Christ leben ohne Freude? Und das, weißt du, Jesus war gesalbt mit Freudenöl, heißt es, vor seinen Gefährten. Er hatte doch mehr Freude als sie alle. Und er lebt in dir. Wenn du ihn aufgenommen hast, lebt er, der mit Freude Gesalbte in dir. Also wie kannst du anders leben, als dich zu freuen? Manchmal ist es eine Entscheidung. Und dann sind wir, ja, ich entscheide mich. Wir können uns entscheiden, uns zu freuen, egal in welchem Umstand. Ich freue mich im Herrn, alle Zeit. Ich freue mich im Herrn. Heute und morgen auch, wenn der Wecker klingelt. Halleluja. Und ich freue mich, dass ich Arbeit habe und an die Arbeit gehen kann. Ich motze nicht. Sondern wir sind dankbar, weil wir sind beschenkt. Wir sind die, die am meisten von Gott beschenkt sind. Und viele, viele Millionen, wir glauben mindestens für 1 Milliarde, werden das noch sehen, wie gut unser Gott ist. Und sie sehen es durch dich und durch mich. Sag zu deinem Nachbarn, durch dich und durch mich. Wie gut unser Gott ist. Halleluja. Dass er der beste Vater ist und dass wir das beste und herrlichste und erfüllendste und freudigste Leben haben, egal durch was es auch mal geht. Halleluja. Aber in ihm ist die Fülle und wir sind gesättigt und voll mit ihm. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Preis den Herrn. Du musst noch an. Habe ich nicht eine wunderbare Frau? Ja. Halleluja. Bin ich an, oder? Ja. Halleluja. Preis den Herrn. Jetzt im Juli feiern wir 30-jähriges Ehejubiläum. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja, wirklich. Es ist so, wir machen ein großes Fest, weil gleichzeitig, es ist nicht nur unser 30-jähriges Ehejubiläum, sondern es ist auch unser 30-jähriges Dienstjubiläum. Wir haben nämlich am Samstag geheiratet, am Sonntag wurden wir aus der Bibelschule ausgesandt und ab Montag waren wir vollzeitig damit beschäftigt, unsere erste Gemeinde zu gründen. Halleluja, preist den Herrn. Amen. Somit ist auch unser 30-jähriges Ehejubiläum gleichzeitig auch 30 Jahre Glory Life. Und deswegen gibt es ein großes Fest am 7. Juli. Könnt ihr euch schon vormerken, Sonntag, 7. Juli, seid ihr alle eingeladen in unser Hauptzentrum in Filderstadt bei Stuttgart. Wir haben genügend Platz, bei uns passen, wenn wir mit Overflow passen, an die 1000 Leute rein. Also ihr könnt alle kommen, es werden auch Pastoren, Leiter und so weiter kommen, werden Grußworte sagen. Bruder Jün wird kommen und predigen und Lilo Keller aus der Schweiz wird kommen und verschiedene andere. Und preist den Herrn, wir werden eine gewaltige Zeit haben. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte noch ganz kurz auf ein paar Tools hinweisen. Ich habe es gestern schon mal erwähnt, aber ich möchte es einfach nochmal erwähnen, weil gerade auch nach diesem Wochenende, es ist so wichtig, weißt du, dass du weitergehst. Es ist so wichtig, dass du weiter wirklich als Sohn der Herrlichkeit wächst. Ja? Das war gestern sozusagen ein Anfang, aber die Reise geht weiter. Amen. Mein erstes Buch heißt ja Reise in die Herrlichkeit. Amen. Ich würde es aus heutiger Perspektive, würde ich es nennen, Reise in der Herrlichkeit. Aber ich habe es bewusst damals Reise in die Herrlichkeit genannt, weil es auch meine persönliche Reise beschreibt, bis ich tatsächlich sozusagen das erkannt habe, was ich heute erkannt habe und von da an wirklich kontinuierlich in diesem Leben, in der Herrlichkeit leben konnte. Deswegen, wenn du dieses Buch liest, dann wirst du entscheidende Schlüssel bekommen für dein dauerhaftes Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes. Dann wirst du vom Wort Gottes ein gutes Fundament haben und dann wirst du einfach auch im Geist wirklich sehen, wo du zu Hause bist und wie es läuft und wie du einfach auch in den Räumen, gestern haben wir ja viel von den Räumen in der Herrlichkeit gesprochen, wie du diese Räume in der Herrlichkeit entdecken kannst. Einige von den Räumen, über die wir gestern besprochen haben, werden auch darin beschrieben in diesem Buch. Sind auch viele Zeugnisse drin von Berichten, einfach was passiert. Wir erleben ja letztendlich seit 2010 in erster Linie, seitdem wir wirklich kontinuierlich in dieser Herrlichkeitsdimension leben, erleben wir permanent sehr, sehr starke Wunder, Zeichen, alle möglichen Dinge, Leute, die geheilt werden, Krebs im Endstadium und Tote, die auferweckt werden und Blinde, die sehen und Taube, die hören und kreative Wunder, die passieren und die Engel Gottes, die Zeichen tun. Halleluja, gestern Abend hatten wir es ja von den Engeln. Wer war gestern Abend alles da? Halleluja, preis den Herrn, darüber schreibe ich hier auch ein bisschen, über die Zusammenarbeit mit den Engeln. Also in diesem Buch, das ist wirklich vollgepackt mit Tools für dein Herrlichkeitsleben. Amen. Das ist der erste Band, okay? Der zweite Band, das ist der Titel unseres Seminars jetzt gewesen, Söhne der Herrlichkeit. Das ist der zweite Band. Hier geht's weiter, wieder vollgepackt mit wirklich Hinweisen und Offenbarung und Tools, einfach dein Herrlichkeitsleben zu leben. Da ist unter anderem auch das drin, wie baue ich täglich meinen Geist? Wie positioniere ich mich täglich, um wirklich übernommen von der Herrlichkeit dieses Leben zu leben? Wir haben gestern ein Blatt ausgeteilt für alle, die dabei waren, wo einige Punkte draufstehen. Das findest du auch hier in einem Kapitel in diesem Buch. Und auch da sind wieder viele starke Zeugnisse, Zeugnis von unheilbaren Kranken, die geheilt wurden und so weiter. Es ist immer in diesen Büchern, es sind immer Zeugnisse mit Offenbarung und Tools, einfach für Mentoring-Tools sozusagen für dein Leben in der Herrlichkeit zusammen. Ja, also das ist der zweite Band. Und jetzt vor kurzem, weil das ist eigentlich eine Trilogie, ich hatte das von Anfang an so auf dem Herzen, dass es eine Trilogie wird, ich wusste nur noch nicht genau, was wird der zweite Band und was wird der dritte Band. Aber jetzt an Weihnachten ist der dritte Band rausgekommen von dieser Trilogie und es heißt Im Zentrum der Herrlichkeit. Und da gehen wir jetzt wirklich einen ganz tiefen Blick und wir werden heute Morgen auch ein bisschen da noch reinschauen, wirklich in das Zentrum des Herzens und der Herrlichkeit Gottes, von wo aus wirklich die Substanz sich freisetzt, die Gebundenen befreit, die Kranken heilt, die Menschen verändert und verwandelt. Und aus diesem Zentrum heraus wollen wir aktiv sein. Amen. Halleluja. Dieses Buch ist momentan noch zum Einführungspreis, gibt's noch für 1 Euro weniger. Alle 3 Bücher sind im Grain Press Verlag erschienen. Das ist die Trilogie, die Herrlichkeitstrilogie sozusagen. Und dann gibt's noch 2 weitere Bücher von mir. Das eine, darüber habe ich gestern auch schon gesprochen, das war in unserer Vormittagssession, Thema die Wiederherstellung aller Dinge. Hier geht's wirklich um eine prophetische Schau für die Zeit, in der wir leben und was in dieser Zeit wichtig ist. Okay? Und da werfen wir auch einen Blick auf die Kirchengeschichte und wir stellen fest, wir leben in einer besonderen Zeit jetzt. Es ist interessant, auch das habe ich gestern noch gar nicht erwähnt, aber weißt du, beim Herrn sind ja 1000 Jahre wie ein Tag, oder? Hast du schon mal gehört? Okay, also, das heißt, wenn Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist aus den Toten, am wievielten Tag oder in den wievielten Tag, nachdem er auferstanden ist, gehen wir dann jetzt gerade hinein? In den dritten Tag, Amen. An welchem Tag ist Jesus auferstanden? Amen. Könnte es sein, dass so wie der physische Leib von Jesus am dritten Tag aus den Toten auferweckt worden ist, dass jetzt am dritten Tag im Geist der geistliche Leib Jesu aus den Toten auferweckt wird, Amen, und offenbar wird als Söhne der Herrlichkeit, Amen. Darüber schreibe ich in diesem Buch. Halleluja. Amen. Also nimm deine Position ein. Das empfehle ich dir, es mitzunehmen als ein Tool. Und dann für alle die, die einfach wirklich wachsen wollen in der Lehre, im Wort Gottes, auch die wirklich ein gutes Fundament haben wollen in ganz unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens, um wirklich in und aus der Herrlichkeit zu leben. Da habe ich diese 50 Herrlichkeitslebenslektionen, die kannst du auch verwenden für Kleingruppen, die kannst du verwenden, um in der Gemeinde, wenn du Pastor bist oder so, kannst du lernen über die einzelnen Themen. Es sind verschiedene Themen, die da abgehandelt werden, also auch ganz grundlegende Themen, aber eben auch solche Themen wie natürlich, übernatürlich leben, ist ein großes Thema. Was bedeutet es, wie sieht es aus und so weiter. Das ist auch ein super Mentoring-Tool. Viele Kleingruppen, Pastoren und so weiter verwenden das auch, um ihre Leute zu lehren. Und wir verwenden ja diese Lektion bei uns in den Glory-Häusern. Wer kennt unsere Glory-Häuser? Okay, wir haben ja hier in Hamburg auch oder im Raum Hamburg auch einige Gloryhäuser in Hamburg und um Hamburg herum, kann man sagen, ja. Und diese Gloryhäuser sind 14-tägig immer wirklich kleine Herrlichkeitsgottesdienste. Und in jedem dieser Gloryhäuser gibt's jedes Mal eine Lektion, die von mir verfasst wird. Und das sind Lektionen, die daher kommen. Ja, das sind die ersten 50 sozusagen. Es sind Lektionen, die von mir verfasst werden, und die werden überall, von der Nordseeküste bis in die Schweiz und von Sachsen bis in die Pfalz, werden überall gleich gelehrt, also das gleiche Thema, nicht jeder Lehrer lehrt es natürlich genau gleich, aber also schon von der Lehre her, aber jeder hat ein bisschen unterschiedlichen Stil, aber vom Inhalt her ist es überall gleich, und wir erleben wirklich die Herrlichkeit Gottes auf dieser Basis. Ich weiß nicht, was ist momentan das Thema in den Gloryhäusern? Genau, jetzt geht's los mit Kommunikation mit Gott. Genau, Kommunikation mit Gott, da sind wir jetzt gerade. Preist den Herrn. Das ist einfach eine gute Sache. Wenn du noch kein Glory House hast übrigens, ja, und dann schau mal auf unsere Homepage glorylife.net, wo eins in deiner Nähe vielleicht ist. Wir glauben dafür, dass jeder Mensch in Mitteleuropa und irgendwann in ganz Europa die Möglichkeit hat, in fahrbarer Distanz ein Glory House zu haben. Amen. Wir sind noch nicht ganz da. Bei manchen Gloryhäusern klinken sich Leute über Skype ein oder über Zoom oder so, weil sie ein bisschen weiter weg wohnen. Aber wir kommen da immer mehr hin. Es gibt immer wieder neue Gloryhäuser. Hier in Hamburg, glaube ich, Mitte April macht ein neues Gloryhaus auf, habe ich gehört. Wo ist Beate? Und Rainer, genau. Ja, genau. Sie machen ein neues Gloryhaus auf in, wie heißt der Ort? Brunsbeck. Brunsbeck. Das ist östlich von Hamburg, ja. Da gibt's also ein neues Glory House wieder, und da könnt ihr euch an sie wenden, wenn ihr da dabei sein wollt. Okay? Also, das sind meine Bücher, die gibt's auch in verschiedenen Sprachen, unterschiedliche Bücher in unterschiedlichen Sprachen. Das erste Buch gibt's in 7 Sprachen, die anderen in ein paar weniger Sprachen, aber Schritt für Schritt werden sie alle übersetzt. Also kannst du dir auch für Leute, die andere Sprachen sprechen, kannst du dir mitnehmen. Jetzt waren wir gerade auf einer Pastorenkonferenz in der Schweiz. Und das erste Buch, das verkauft wurde, war mein erstes Buch Reise in die Herrlichkeit auf Chinesisch. Weil das gibt's auch auf Chinesisch. Und das war das erste, das verkauft wurde, weil jemand, der aus Malaysia kam, hat es gekauft für einen Freund, gesagt, ja, der liest Chinesisch, also preist den Herrn. Gut, und dann noch, wenn du dich permanent einweichen willst in diese Herrlichkeitsatmosphäre, dann empfehle ich dir sehr die CDs von Irina, ja. Und da gibt's eine ganze Reihe hinten am Büchertisch. Das sind die 3 neuesten. Die sind letztes Jahr rausgekommen. Der Redeemer, tief in mir brennt ein Feuer, und Heiliger Geist, weh in unserem Land. Wie viele von euch wollen, dass der Heilige Geist in unserem Land weht? Halleluja. Wie viele von euch wollen wirklich ein Kanal sein für das Wehen des Heiligen Geistes und haben diese CD noch nicht? Halleluja. Okay, Beate. Lass es wehen. Preist den Herrn. Amen. Schatz, ich habe gerade eine CD von dir verschenkt. Okay. Halleluja. Die gibt's momentan, wenn du die alle 3 zusammenkaufst, gibt's die für 33 Euro im Sonderpreis. Alle 3 zusammen. Eine allein kostet 12,50 Euro. Also nutzt die Gelegenheit. Ja. Auch nochmal der Hinweis drauf, unsere Glory Life Schule. Wie viele von euch sind in der Glory Life Schule? Okay, also sind noch viele noch nicht in der Glory Life Schule. Das heißt, ich empfehle euch das wirklich, weil das ist ein weiteres Tool. Da wirst du kontinuierlich geschult in diesem Herrlichkeitsleben. Unsere Glory Life Schule ist jetzt nicht eine klassische Bibelschule, wo wir jetzt Vers für Vers die Bibel durchmachen. Natürlich ist sie absolut solide auf biblischer Grundlage und auf dem Wort Gottes fundamentiert. Aber der Schwerpunkt dieser Schule ist wirklich Menschen, Söhne und Töchter, die einfach im Alltag leben, also berufsbegleitend, wirklich zu aktivieren permanent in dieser Herrlichkeitssubstanz. Ja, und die ist da drauf, diese Herrlichkeitssubstanz. Das sind 2 Lektionen pro Woche. Wir machen die live bei uns in Stuttgart. Man kann sie aber über Livestream auch schauen, also über Livestream teilnehmen. Oder man kann auch im Nachhinein die Videos on Demand schauen. Ja. Und wenn du Glory Life Schüler bist, du kannst immer zum Anfang des Monats einsteigen, weil die Schule, die ist so fortlaufend. Ja. Man kann immer zum Anfang des Monats einsteigen. Und wenn du Glory Life Schüler bist, dann hast du Zugang auch zu allen Konferenzen, Seminaren und Downloads und Videos und so weiter, die es überhaupt von Glory Life gibt, hast du vollen Zugriff auf das ganze Programm, und du kannst dich richtig einweichen in diesem Herrlichkeitsleben. Und diese Schule ist was ganz Spezielles, weil eben der Schwerpunkt liegt auf Bewusstseinsbau, wer wir sind in Jesus als Söhne der Herrlichkeit, und Aktivierung in diesen Gaben des Geistes, auch in diesen Wirksamkeiten, in den Wundern und so weiter. Momentan aktivieren wir stark den prophetischen Fluss, ja, prophetische Gaben, da sind wir gerade sehr stark dran. Also das ist wirklich stark, ja, da wirst du richtig ganz konkret aktiviert, nicht nur zu hören und zu sagen, oh, schön wär's, sondern es zu tun. Amen. Halleluja. Also, wenn du noch nicht in der Schule bist, da haben wir jetzt auch einen besonderen Deal bis nächsten Mittwoch. Wenn du dich bis nächsten Mittwoch anmeldest, dann bekommst du die komplette Anmeldegebühr erlassen. Es kostet normalerweise 40 Euro Anmeldegebühr pro Person, 60 Euro für Ehepaare, bekommst du erlassen. Dann kostet es 30 Euro im Monat für diesen kompletten Download für alles, was es von Glory Life gibt. 30 Euro im Monat, das ist wirklich fast geschenkt im Vergleich zu dem, was du da bekommst. Ja, wenn du das einzeln kaufen müsstest, da wärst du bei Hunderten von Euro. Also das kann ich dir wirklich empfehlen als eine Investition in dein Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes. Am Ausgang gibt es Anmeldeformulare. Man kann auch dreimal kostenlos schnuppern, also wenn du dir nicht sicher bist, kannst du einfach dreimal schnuppern. Und auch Livestream oder Video on Demand kannst dreimal schnuppern und dann kannst du dich entscheiden, ob du dich anmelden willst oder nicht. Ja, also die Gelegenheit ist, wenn du dich jetzt anmeldest bis nächsten Mittwoch, dann bekommst du die Anmeldegebühr komplett erlassen, auch Ehepaare natürlich. Okay, also so möchte ich dir das einfach ans Herz legen, wirklich zu wachsen in den Dimensionen der Herrlichkeit Gottes, in diesem Herrlichkeitsleben. Sag mal zu deinem Nachbarn, du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt mit anderen Worten, du wächst in der Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Ganz kurz auch noch ein Hinweis auf unseren Glory Life TV YouTube Kanal. Wir haben ja unseren Glory Life TV YouTube Kanal. Den kannst du abonnieren auf YouTube. Da laufen zum Beispiel immer unsere Sonntagsgottesdienste per Livestream. Momentan läuft unser Livestream aus Stuttgart. Ich habe gerade schon geguckt, was die da so machen. Genau. Also schau auf YouTube Glory Life TV. Da werden viele unserer Predigten auch als Videos veröffentlicht. Und Worte der Ermutigung und Interviews und so weiter, Worship Moments und so gibt's verschiedene Dinge auf unserem YouTube-Kanal. Also kannst du abonnieren und dann wirst du informiert immer über die neuesten Videos. Außerdem haben wir unsere Facebook-Seiten, die kannst du auch abonnieren. Sowohl meine persönliche Facebook-Seite als auch die von Glory Life Zentrum und die von Glory Life Youth. Wir haben eine Jugend auch bei Glory Life und die hat eine eigene Facebook oder beziehungsweise Youth hat, glaube ich, keine Facebook-Seite, sondern nur Instagram, wenn ich es richtig weiß. Ja, natürlich. Aber Glory Life und ich persönlich, wir sind sowohl bei Facebook als auch bei Instagram. Also kannst du uns abonnieren und folgen und dann bist du weiter einfach informiert. Okay? Gut, preist den Herrn, ihr Lieben. Und gerade vorher hat mich schon jemand angesprochen, das vielleicht auch noch gerade, auch wenn du hier aus dem Hamburger Gebiet bist, wenn du einfach bei Glory Life dabei sein möchtest und sagst, ja, ich fühle mich dazugehörig und ich möchte da vielleicht auch gern mehr dabei sein. Ja, wir suchen dich. Amen. Wir suchen dich als Mitarbeiter, als Säule auch. Wir wollen gemeinsam Glory Life hier in Hamburg auch aufbauen. Wir haben ja seit Januar haben wir ja eigene Räume hier in Hamburg, also nicht gekauft, aber zur Miete, im Dormannsweg 22 in Eimsbüttel. Ja, genau. Ich muss immer die Becks und die Büttels, die muss ich immer aufpassen, dass ich nicht verwechsel. Ja? Genau. Also in Eimsbüttel im Dormannsweg 22 ist jeden Sonntag Veranstaltung um 16 Uhr. Da gibt es auch ein Café und so weiter, wo man Gemeinschaft haben kann. Also ist ganz gemütlich und persönlich jeden Sonntag, da seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen. Christine Mose leitet es dort. Ja, ich meine, bei dem Nachnamen Mose, ja, was kann da noch schiefgehen, gell? Das verheißene Land wartet. Halleluja. Preist den Herrn. Okay. Somit, wenn du einfach hier dabei sein möchtest, bist herzlich eingeladen. Wir werden jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst werden wir noch ein Mitarbeitertreffen machen. Und zwar, wir gehen einfach gemeinsam essen hier schräg gegenüber, beziehungsweise gegenüber auf der anderen Strandseite in diese Richtung, genau. In diese Richtung im Holiday Inn Hotel, da gibt es ein Restaurant, die machen extra für uns auf und da können wir noch zusammen essen. Also wenn du da dabei sein möchtest, weil du sagst, ja, ich möchte gerne einfach hier bei Glory Life Hamburg mitarbeiten, dann sag einfach kurz nachher der Christine noch Bescheid, dass sie noch einen mehr melden kann oder zwei und dann kannst du dabei sein. Okay, gut. Preis den Herrn. Okay, jetzt lass uns nochmal zusammen beten und lass uns wirklich auch heute Morgen, wir wollen wirklich gleich ganz oben einsteigen in den Räumen, in der Herrlichkeit. Wir wollen auch Abendmahl feiern heute. Streck einfach mal deine Hände nochmal aus in diesen Raum der Herrlichkeit. Wir können im Hintergrund das Pad reinmachen, das E-Pad. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für alles, was du tust hier in Hamburg. Wir danken dir, Herr, für dieses Wochenende, Herr. Wir danken dir für dein Wirken, Herr. Wir danken dir auch für all die Wunder, die wir bereits empfangen haben, Herr. Für all deine Ermutigung, für all deine Stärkung, Herr. Für all deine Verwandlung und Veränderung, Herr. Und Herr, ja, wir wollen nicht mehr die gleichen sein, Herr. Sondern im Anschauen deines Bildes werden wir verwandelt, Herr. Indem wir dich sehen, Herr, werden wir verwandelt. Und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Indem wir eintauchen, Herr, und unseren Blick richten auf das Zentrum der Herrlichkeit Gottes, Herr. Herr, werden wir verwandelt von der höchsten Energie, Herr, die es im ganzen Universum überhaupt gibt. Und diese Energie, diese Kraft ist deine Liebe, Herr. Und wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr, dass über all den Räumen, auch von denen wir gestern gesprochen haben, all die Räume der Wunder, der kreativen Wunder, all die Räume der Freude, der Freiheit, der Ruhe, über all diesen Räumen ist letztendlich der oberste Raum, ist der Raum deiner Liebe, Herr. Halleluja, weil Gott ist Liebe. Halleluja. Gott hat Freude, aber Gott ist Liebe. Halleluja. Und wir danken dir, Herr, dass du tatsächlich unser Liebesgott bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du deine Liebe gezeigt hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns heute Morgen wirklich tief in unser Herz, wirklich eine neue Offenbarung deiner Liebe in unser Herz hineingibst, Herr. Oh, dass wir überwältigt werden von deiner Liebe. So wie Paulus gesagt hat, denn die Liebe Christi überwältigt uns, Herr. Wir wollen überwältigt werden, Herr, überwältigt sein, direkt vom Zentrum deiner Herrlichkeit, Herr. Überwältigt sein von deiner Liebe, Herr. Überwältigt sein von dir, von deinem Wesen, Herr. Überwältigt sein von deiner Persönlichkeit. Überwältigt sein von deiner Barmherzigkeit, Herr. Für uns und für die Menschen um uns herum. Für uns und für diese Welt, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Jesus. Danke, Herr, dass du uns die Liebe des Vaters ein für alle Mal demonstriert hast, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Jesus. In dir sehen wir, was wirklich Liebe ist, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und in Matthäus 22, Vers 34 heißt es, als aber die Pharisäer hörten, dass er, nämlich Jesus, die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Das war Jesus Spezialität, einfach bestimmte Theologen zum Schweigen zu bringen. Halleluja. Dass sie einfach nichts mehr sagen konnten. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, das ist der Heilige Geist. Amen. Es gibt Menschen, die wissen unendlich viel, aber sie kennen den Heiligen Geist nicht. Ich sag dir, der Heilige Geist ist stärker als alles Wissen. Amen. Stärker als alles Wissen. Halleluja. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selber Theologie studiert. Und ich weiß nur genau, wie ich während meinem Theologiestudium, während einer Vorlesung eine Frage gestellt habe dem Professor. Und an dieser Frage hat er sofort gemerkt, aus welcher Ecke ich komme. Und hat sich gleich gedacht, okay, das ist so einer, der glaubt an Wunder und an übernatürliche Dinge und so weiter. Und dann hat er mich gleich zitiert zum Gespräch in seinem Büro oder eingeladen, wie auch immer du es sagen willst. Ja. Hat gesagt, ja, kommen Sie mal, ich muss mal mit Ihnen reden und so weiter. Und dann hat er das Gespräch eröffnet mit den Worten, Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass Gott heute noch Wunder tut. Der Mann, der war wirklich so gebildet im Wort Gottes, der konnte Teile des Neuen Testaments auf Griechisch auswendig, ja. Also der war ein absoluter Griechisch-Experte, Neues Testament-Experte, Professor für Neues Testament. Aber er hat mich mit der Frage empfangen, Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass Gott heute noch Wunder tut. Und dann haben wir begonnen, uns über das Wort Gottes zu unterhalten. Und ich sag dir, der Heilige Geist ist stärker als Verstand. Das habe ich in diesem Gespräch gesehen. Amen. Weil je länger wir gesprochen haben, umso mehr habe ich gesehen, wie der Heilige Geist, nicht mein Verstand, sondern der Heilige Geist hat ihn immer mehr an die Wand gedrückt. Also fast sichtbar. So. Also wir saßen auf Stühlen, deswegen ist er nicht gegen die Wand. Aber du hast gemerkt, wie er immer weniger antworten musste, wie er immer weniger sagen konnte. Und am Schluss, gegen Ende des Gesprächs, da war er fast verzweifelt und hat so mit den seine Arme hochgerissen und hat gesagt, ich habe doch nie behauptet, dass Gott heute keine Wunder mehr tut. Halleluja. Und da dachte ich, ja, so verwirrt ist der menschliche Verstand. Amen. Er weiß eine Stunde später schon nicht mehr, was er eine Stunde vorher gesagt hat, wenn der Heilige Geist dazwischen kommt. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Heilige Geist ist stärker als dein Verstand. Halleluja. Preis den Herrn. Und so war es auch bei Jesus. Amen. Und deswegen heißt es hier, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und sie dachten sich, okay, wenn es die Sadduzäer nicht geschafft haben, vielleicht schaffen wir Pharisäer es ja, ihm eine Falle zu stellen. Vielleicht fangen wir ihn ja mit unserem Verstand. Und so heißt es, und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, also ein Professor, und er versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Mit anderen Worten, Jesus sagt, das ist nicht nur das größte Gebot, sondern er sagt, dieses Gebot der Liebe, er hat ja in Johannes 13 hat er gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein neues Gebot gebe ich euch. Weil er sagt hier, an diesem Gebot hängt alles andere dran. In anderen Stellen heißt es, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, da wo die Liebe Gottes, die Liebe Jesus sich manifestieren kann, da ist das Gesetz erfüllt. Und da brauchst du keine weiteren Details mehr über irgendwelche Gebote, weil sich das automatisch ergibt. Das ist das, was Jesus hier sagt, an diesem Gebot hängt das ganze Gesetz und die Propheten, also damit gebraucht er das Bild, wie bei einer Marionette, ja. Wenn du so eine Marionette hast, die hat Arme, die hat Beine und so weiter. Aber all das hängt an einem Punkt. Amen. Und nämlich da, wo du die Marionette oben hältst. Und da kannst du den Arm bewegen und blub, blub, blub und kannst all diese Sachen machen, ja. Aber alles hängt an diesem einen Punkt. Und so hat Jesus gesagt, alles hängt an diesem einen Gebot. Alles hängt an dieser Liebe. Amen. Und die Welt heute sehnt sich nach Liebe, wie nie zuvor vielleicht. Aber wie nie zuvor ist die Welt verwirrt darüber, was wirklich diese Liebe Gottes ist. Weil Jesus hat nicht gesagt, an der Liebe, so wie du dir Liebe vorstellst, hängt das Gesetz und die Propheten. Sondern er hat gesagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und dann sagt er, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Denn daran wird die Welt erkennen. Und so weiter. Wie auch ich euch geliebt habe, daran hängt das Gesetz und die Propheten. An dieser Art von Liebe. An der Art von Liebe, wie Jesus uns geliebt hat. Und das ist eine Liebe, die Welt nicht wirklich kennt. Die das Griechische verwendet, den Begriff Agape für diese Liebe. Agape, im Gegensatz zum Beispiel zu Philia, was auch ein griechisches Wort für Liebe ist, oder gar Eros, was auch ein griechisches Wort für Liebe ist, drückt die Art von Liebe aus, die nur im Geist möglich ist, die nur Gott hat. Ja, Philia ist die menschliche Liebe, die zwischenmenschliche Liebe. Ja. Heute beim Frühstück haben wir uns mit der Esther über Katzen unterhalten. Ja. Und Menschen lieben Katzen, ich liebe Katzen zum Beispiel, ja. Katzen lieben mich, Halleluja. Weißt du? Aber das ist eine Liebe, die einfach rein auf der menschlichen Liebe ist. Ich habe noch keine Katze gefunden, die wirklich echte Agape-Liebe kennt. Ja? Verstehst du, du kannst Katzen nicht lehren, im Geist zu leben. Das funktioniert nicht. Also ich habe es versucht. Wir hatten eine Zeit lang eine Katze, die kam regelmäßig zu uns und die wollte natürlich immer fressi am Anfang. Und wir haben ihr natürlich nichts gegeben, weil es nicht unsere Katze ist. Und dann habe ich sie versucht zu lernen. Habe gesagt, oh, kreuzige dein Fleisch. Genau. Schau nicht auf dein Gefühl. Katze, miau, miau, miau. Unbelehrbar, ich sag's dir. Unbelehrbar. Und einfach nicht ansprechbar auf der Ebene des Geistes. Eine Katze hat auch eine Seele und wohnt in einem Körper, aber sie ist nicht Geist. Amen. Und deswegen hat sie nicht die Antenne für Gott. Sie hat nicht die Antenne für den Geist Gottes. Und deswegen hat sie auch nicht die Antenne für Gottes Art von Liebe. Aber du als Mensch, du bist Geist, du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. Amen. Und dein Geist ist die Antenne für Gottes Art von Liebe. Agape. Und Jesus hat gesagt, mit dieser Art von Liebe sollt ihr einander lieben. Das ist das eine, das neue Gebot. Jetzt sagst du, ja, wie ist die Liebe von Jesus? Wie erkenne ich die Liebe von Jesus? Ich möchte ja die Menschen gerne lieben mit der Liebe von Jesus. Wie ist seine Liebe? Weißt du, das Einfachste, wie du dir seine Liebe vergegenwärtigst und wie du dich verbindest mit seiner Liebe, und vielleicht überrascht dich das, aber das Einfachste, wie du dich wirklich mit dem Zentrum seiner Liebe verbindest, ist, indem du dir Jesus anschaust, wie er für uns gelitten hat. Amen. Indem du dir den Leidensweg von Jesus anschaust, siehst du seine Liebe für uns. Indem du sein Kreuz anschaust, siehst du seine Liebe für uns. Also das Kreuz ist nicht einfach nur eine theologische Sache. Vor 2000 Jahren hat es Jesus vollbracht. Und jetzt können wir sozusagen die Vorteile davon genießen und das, was er vollbracht hat, für uns in Anspruch nehmen. Und das ist alles richtig. Aber das Kreuz ist viel mehr. Das Kreuz ist nicht nur ein notwendiges Übel, das halt passieren musste, damit wir es jetzt gut haben. Sondern das Kreuz ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Amen. Und wenn du seine Liebe zu dir und seine Liebe zu den Menschen sehen willst, dann schau sein Kreuz an oder besser noch, seinen Leidensweg. Ich habe es gestern gesagt, stellvertretend für uns vollbracht. Amen. Stellvertretend für uns vollbracht. Halleluja. Sein Leidensweg. Halleluja. Und darauf schauen wir. Amen. Und darauf richten wir uns aus. Darüber schreibe ich übrigens in meinem neuesten Buch, im Zentrum der Herrlichkeit. Ja. Die verschiedenen Stationen auch des Leidensweges von Jesus. Amen. Weil da siehst du, also da siehst du, wie einfach, welche Art von Liebe Jesus hat. Jesus ist, weißt du, ist nicht nur einfach eine gefühlsmäßige Liebe. Es ist auch nicht nur eine Liebe, eine Schönwetterliebe. Das ist sehr wichtig auch für uns Christen. Weil manche von uns kennen noch sehr viel Schönwetterliebe. Und wenn es mal nicht so schön Wetter ist, dann ist mit der Liebe zu Ende. Amen. Jesus hat es vorausgesagt. Er hat gesagt, am Ende der Zeit wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe von vielen wird erkalten. Warum wird die Liebe von vielen erkalten? Wegen der Gesetzlosigkeit. Was heißt es? Wegen der Sünde. Also wir leben heute in einer Zeit, wo die Welt teilweise Dinge Liebe nennt, die in Wirklichkeit einfach Gesetzlosigkeit sind. Das heißt, wenn das, was die Welt heute teilweise Liebe nennt, gesetzlos ist, dann ist es tatsächlich in Wirklichkeit das Gegenteil von Liebe. Geht gar nicht anders. Weil Jesus hat gesagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und deshalb wird die Liebe von vielen erkalten. Ja, Liebe nach Gottes Art geht nur auf der Grundlage der Verbindung mit seiner Liebe. Amen. Mit seiner Art von Liebe. Halleluja. Und noch was sagt Jesus im gleichen Kapitel, Matthäus, das ist Matthäus 24, was ich gerade zitiert habe, Matthäus 24, da spricht er ab Vers 10 darüber. Das sagt er nämlich als erstes, und dann werden viele Anstoß nehmen und sie werden einander überliefern und einander hassen und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Mit anderen Worten, er sagt hier, wer sich verbindet mit der Liebe, wirklich mit der Liebe von Jesus bis zum Ende, egal was kommt, der wird errettet werden. Amen. Wie viele von euch haben schon mal eine Situation in ihrem Leben gehabt, wo deine Liebe angegriffen wurde oder in Frage gestellt wurde oder dir suggeriert wurde, hey, jetzt lass mal einfach wirklich die Liebe erkalten und wenn es einfach nur zu dieser Person ist. Amen. Ja, und also manchmal, als Christen haben wir da manchmal so schlaue Tricks, da sagen wir, ja, ich liebe Jesus und ich liebe auch die meisten Christen weiterhin, aber mit dem hier habe ich jetzt ein Problem. Nur mit dem. Die Wahrheit ist, wenn du mit einem ein Problem hast, hast du schon ein Problem mit der Liebe von Jesus. Weil was hat Jesus gemacht? Schau ihn dir an. Als Jesus am Kreuz hing und all die um sich herum sah, die ihn dorthin gebracht hatten. Unmittelbar, da standen die Pharisäer, da standen die Sadduzäer, die gegen ihn gehetzt hatten und die geschrien hatten, kreuzige ihn vor Pilatus. Und da standen auch die Soldaten, die ihn verspottet hatten und die ihn gegeißelt hatten und die ihm die Nägel durch die Hände geschlagen hatten, die ihn schwer verletzt hatten und ans Kreuz geschlagen hatten. Und da hing er und da standen die um ihn herum. Was hat Jesus gesagt am Kreuz? Hat er gesagt, Vater, verflucht sollen sie sein und nie mehr sollen sie glücklich sein, weil das haben sie mir angetan. Wie viele von euch hätten das gesagt in der Situation? Oder zumindest wärst du Versuch gewesen, okay? Gibst du. Also zumindest versucht, ja. Okay. Aber was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Was heißt es, Vater, vergib ihnen? Es heißt, Vater, lass es so sein für sie, wie wenn sie es nie getan hätten. Das ist der Hammer. Also wir haben manchmal eine falsche Vorstellung von Vergebung. Wir sagen, ja, Vergebung heißt, okay, ich vergebe dir, Bruder, alles gut, aber bitte, wenn wir uns demnächst begegnen, du auf der Straßenseite, ich auf der, ist alles klar. Ne? Aber ich habe dir vergeben, ja? Ich will dich nur nicht mehr sehen. Ja? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, aber ich habe dir vergeben. Ja? Amen. Aber das war's nicht. Wenn Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, dann heißt es so viel wie, Vater, lass es so sein in ihrem Leben, wie wenn es gar nicht passiert wäre. Das ist Vergebung. Wann hast du einem Menschen vergeben? Du hast einem Menschen vergeben, wenn du ihn so anschaust, wie wenn er dich nie verletzt hätte. Solange du den Menschen noch anschaust mit dem Blick, oh, das ist der, der mich total verletzt hat. Du jetzt nicht, keine Angst. Verstehst du? Oh, das ist der, oh, mit dem habe ich die und die Erfahrung gemacht. Also manchmal, es geht mir oft so, ja. Leute haben mich irgendwo verletzt mal oder mir irgendwas irgendwie übel mitgespielt. Aber ich habe gelernt, wirklich zu vergeben und den Anstoß aus meinem Herzen zu entfernen. Und wenn dann 2 Jahre später Leute zu mir kommen und die Person taucht vielleicht irgendwo wieder auf und dann sagen sie, erinnerst du dich noch dran, was die dir angetan hat? Dann denke ich, muss echt stark grübeln, wirklich nachdenken, dass ich es mir nur irgendwie herholen kann, weil ich habe es vergessen, verstehst du? Und wenn die Person mich dann auch anlächelt und so weiter, dann denke ich, ist doch alles gut, alles perfekt. Weißt du den Herrn? Warum? Weil ich gelernt habe, jedes bisschen Anstoß, das ich in meinem Herzen behalte gegenüber irgendjemand, schadet nicht in erster Linie der Person, sondern schadet mir, schadet meiner Liebe. Ich will nicht zulassen, dass meine Liebe irgendwie ausgeknipst wird. Amen. Und schon gar nicht gegenüber irgendeinem anderen Glied am Leib Christi. Weil Jesus und sein Leib sind miteinander identifiziert. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Er das Haupt, wir alle der Leib. Das heißt, jeder, der heute Morgen hier ist, gehört zum Leib von Jesus. Ich kann ja auch nicht sagen zu meiner Frau, oh, ich liebe dein Haupt. Ich habe dein Haupt geheiratet. Aber der Rest. Keine Ehe. Amen. Schwierig. Genauso ist es, wenn wir als Christen uns verführen lassen letztendlich, zu sagen, ja, ich liebe das Haupt, ich liebe Jesus, aber der Leib. Oder auch nur ein Teil des Leibes. Nur ein Glied am Leib reicht schon aus, um etwas von der Liebe Jesu in deinem Leben wegzunehmen. Ein Glied im Leib, gegen das du irgendetwas im Herzen behältst, reicht aus, um etwas von der Liebe in deinem Herzen wegzunehmen. Amen. Und deswegen, Jesus sagt, viele werden Anstoß nehmen und deswegen wird die Liebe erkalten. Aber ich sag dir, Jesus hat auch uns gelehrt, wie wir dafür sorgen, dass wir nicht Anstoß nehmen. Amen. Wie viele wollen zu denen gehören, die nicht Anstoß nehmen? Die ausharren bis ans Ende. Weißt du, ausharren heißt nicht so, oh, ich habe ausgeharrt bis ans Ende, ich habe durchgehalten. Nein, ausharren bis ans Ende heißt einfach, egal was kommt, weißt du, und wenn in deinem Leben du 100 Mal verletzt wirst, von 100 verschiedenen oder 100 gleichen Personen oder wie viel auch immer, ja, aber jedes Mal wieder neu sagst du, okay, jetzt habe ich wieder eine Herausforderung, meine Liebe nicht erkalten zu lassen, wirklich zu vergeben, den Anstoß rauszunehmen. Weißt du, ich habe eins gelernt, wenn in mein Herz, und du musst einfach ehrlich sein, verstehst du? Manchmal sind wir einfach nicht ehrlich. Das sagen wir, ja, alles klar, habt ihr schon vergeben, alles klar. Aber in Wirklichkeit, das Herz tut weh und es sticht total und wir haben da ein Problem. Amen. Und dann müssen wir anerkennen, ich habe ein Problem. Verstehst du, wenn du Anstoß genommen hast, hat nicht die Person in erster Linie ein Problem, die der Grund für den Anstoß war. Vielleicht auch, du kannst ihr es ja sagen und ich meine, es ist ihr Problem. Ja? Aber du hast ein Problem in deinem Herzen, weil du musst davon frei werden. Ja. Weißt du, und ich habe einfach gelernt, sofort, wenn ich merke, irgendwo was kommt in mein Herz, da sticht was. Ich habe gelernt, gar nicht drüber nachzudenken, was die Person gemacht hat oder wie böse die Person ist oder warum die Person es gemacht hat oder was ich jetzt der Person sage und wie ich das jetzt mit der Person kläre und so weiter, sondern als erstes sage ich mir, okay, Georg, du hast ein Problem und jetzt Seele, du bleibst so lange hier jetzt vor Gott, bis wir das geklärt haben und bis dieser Anstoß aus dir wieder draußen ist. So lange habe ich ein Problem. Egal, was mit den anderen ist. Amen. Das ist ein Schlüssel. Was hilft dir, andere loszulassen? Was hilft dir, anderen zu vergeben? Was hilft dir, dich zu entscheiden, sie mit den Augen der Liebe von Jesus zu sehen? Indem du seine Liebe anschaust. Amen. Indem du anschaust, was er für dich getan hat. Indem du anschaust, den Preis, den er bezahlt hat. Indem du sein Leiden anschaust für dich. Und du sagst, wow, dafür ist er durchgegangen für mich. Und dafür ist er auch durchgegangen für die Person. Wenn Jesus heute hier wäre, dann würde er sich kreuzigen lassen, allein für mich. Er würde sich kreuzigen lassen, allein für die Person, die mich so verletzt hat, würde Jesus sich kreuzigen lassen. Anstatt sie zu verfluchen, würde er sagen, Vater, vergib ihr. Amen. Verstehst du? Da wirst du verwandelt. Amen. Und wenn du Menschen um dich herum, die vielleicht Nöte haben, die Probleme haben, die vielleicht krank sind, die in ihrer Seele gebunden sind, wenn du sie sehen möchtest, wie Gott sie sieht, weißt du, dann schau dir an, was Jesus für sie getan hat. Also wenn du Liebe möchtest zu den Kranken, und ich sag dir, für Kranke zu beten ohne Liebe, ist sehr wenig wirksam. Die Liebe ist die größte Wirksamkeit. Ich sage dir, die Liebe ist die stärkste Kraft im ganzen Universum. Die Liebe weckt die Toten auf. Amen. Halleluja. Und diese Liebe siehst du, wenn du Jesus siehst, wie er sich den Rücken zerreißen hat lassen von dieser römischen Peitsche mit den Metallstücken drin, wo sie wirklich das Fleisch rausgezogen haben aus dem Rücken und wo du am Ende die Knochen gesehen hast, weil sie ihm so das Fleisch runtergezogen haben. Das, was man in dem Film The Passion sieht, sagen viele Experten, sagen, das ist immer noch zu harmlos im Vergleich zu dem, wie es wirklich war. Ja. Sie haben ihm, und wie gesagt, ich bin nicht dafür, einen Film zu machen, wo es noch drastischer dargestellt wird, weil das hat mir gereicht, aber weißt du, nur, dass dir das bewusst wird, ja? Das hat Jesus auf sich genommen, um für uns Heilung zu erwirken für unsere Körper. Amen. Wenn du dich mit dieser Liebe verbindest und diese Liebe durch dich wirkt, wenn du den Kranken dienst, ich sag dir was, nichts kann standhalten vor deinen Gebeten. Amen. Halleluja. Ich erinnere mich mal dran, vor Jahren, da hat Gott mir darüber eine Offenbarung gegeben und da war es so, jemand rief mich an und sagte, mein Mann ist im Krankenhaus, hat einen schweren Verkehrsunfall. Die waren nicht bei uns in der Gemeinde, aber sie hatte irgendwie gehört, dass bei uns Wunder passieren. Also hat sie mich angerufen, es war 1996 oder so, hat sie mich angerufen und gesagt, ob ich auf die Intensivstation kommen könnte und für ihren Mann beten könnte. Und das habe ich gemacht. Ich bin auf die Intensivstation gegangen und das war wirklich ein heftiges Erlebnis, weil der Mann hing da an allen Schläuchen und das war wirklich kein schönes Bild, der war total matsch und also heftiger Unfall gehabt. Und die Ärzte wussten nicht, ob sie ihn durchbringen. Und ich habe für ihn gebetet und bin wieder gegangen. Und dann zu Hause kam einfach, weißt du, das kannst du nicht machen, aber das ist übernatürlich, kam einfach so die Liebe Gottes über mich zu diesem Mann, den ich gar nicht kannte, verstehst du? Ich hatte gar keine Beziehung zu ihm, auch nicht zu seiner Frau. Aber es kam so eine Liebe über mich und ich habe wirklich gesagt in dem Moment, und das, wie gesagt, das ist nicht ein Standardgebet, das du jetzt jeden Tag beten sollst, sondern das ist etwas, das wenn dann über dich kommt. Aber ich habe wirklich gesagt, Herr, heile diesen Mann. Wenn du ihn nicht heilst, dann nimm mich dafür. Es war so, ja. Gibt es sowas in der Bibel? Ja, Mose hat so gebetet für das Volk Israel. Genauso. Also das ist letztendlich der tiefste Kern der Fürbitte des Herzens Gottes, ja. Ich meine, was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, okay, wenn es nicht anders geht, dann nimm mich für sie. Nimm mich für die Menschen. Wenn man sie anders nicht erretten kann, wenn man sie anders nicht geheilt kriegen, wenn man sie anders nicht befreit kriegen, wenn man sie anders nicht aus der Hölle rauskriegen, dann nimm mich für sie. Und Gott hat genau das gemacht. Mit dem Sieg, der dann hervorgekommen ist. Amen. Und es war einfach ein starkes Erlebnis für mich. Und ich wusste danach, Gott hat es gemacht. Verstehst du? Das war zu Hause. Aber kurz darauf wurde der Mann aus dem Krankenhaus entlassen, hat noch viele Jahre gelebt, war wieder vollkommen gesund, preist den Herrn. Weißt du, ich glaube an die Macht der Liebe. Amen. Ein anderes Beispiel vor einigen Jahren, das war in der Zeit, das war, glaube ich, 2018, als wir bei Glory Life, als Gott uns diesen Raum der Totenauferweckung aufgemacht hat, wirklich der physischen Totenauferweckung. Und eines der ersten Dinge, die passiert sind, damals war das, dass wir eines Sonntagsmorgens haben wir gebetet für einen Mann, der kürzlich gestorben war, dass er von den Toten auferweckt wird in unserem Gottesdienst. Und parallel dazu war ein Mitglied unserer Gemeinde in Tunesien im Urlaub. Und dort in Tunesien hatte sie einen Moslem kennengelernt, mit dem sie sich kurz unterhalten hat im Hotel und so weiter, auch über Jesus mit ihm gesprochen. Und er hatte gesagt, nein, ich glaube nicht an Jesus, ich bin Moslem. Und er hatte aber schon erzählt, dass er Herzprobleme hat. Und am letzten Tag, das war eben dieser Sonntag, am letzten Tag ihres Urlaubs, als sie morgens in die Hotellobby kam, hörte sie von dem Freund dieses Mannes, sowieso, ist gerade ins Krankenhaus gekommen mit einem Herzinfarkt und er ist gestorben. Und in dem Moment, und es war parallel, während wir in Stuttgart gebetet haben für Totenauferweckung, kam der Heilige Geist auf sie in Tunesien. Und sie fing an, für diesen Moslem in den Riss zu treten. Und sie hat es hinterher beschrieben, sie hat gesagt, ich musste so weinen. Und es kam auf mich auch diese Fürbitte. Es war wie so, okay, Herr, und nimm mich an seiner Stelle, weil dieser Mann, wenn er jetzt nicht wieder auferweckt wird und zurückkommt, ist er verloren, weil er ist in der Hölle, weil sie hat mit ihm drüber gesprochen, er hat Jesus nicht. Also nimm mich an seiner Stelle, weck ihn von den Toten auf. Und kurz drauf, eine Stunde oder was später, hat sie eine WhatsApp von diesem Mann bekommen. Und er hat ihr geschrieben und hat gesagt, ich war tot, aber durch deine Gebete, das weiß ich, bin ich, und die hatten gar nicht miteinander geredet, aber er wusste das. Durch deine Gebete bin ich wieder zurückgekommen und jetzt bin ich bereit, an Jesus zu glauben. Amen. Ist das nicht stark? Halleluja. Preist den Herrn. Aber was ist es? Es ist die Macht der Liebe. Nicht irgendeiner Liebe, nicht irgendeiner seelischen Liebe, sondern der Art von Liebe, wie Jesus uns geliebt hat. Amen. Diese Liebe kann nichts standhalten. Und deswegen, weißt du, unser wichtigstes Lebensziel, unser wichtigstes Glaubensziel sollte es sein, in dieser Liebe zu wachsen. Also wenn Jesus sagt, das ist das größte Gebot, daran hängt alles andere, dann sollte unser wichtigstes Glaubensziel, also wir können ja so viele Glaubensziele haben, weißt du, aber unser wichtigstes Glaubensziel sollte nicht sein, dass wir ein großes Haus haben, oder ein schönes Auto, obwohl Gott uns das alles gerne geben möchte und er gar nichts dagegen hat. Unser wichtigstes Glaubensziel sollte auch nicht mal sein, dass wir körperlich gesund werden oder dass jemand anders körperlich gesund wird oder dass dies oder jenes sich verändert oder so, sondern unser wichtigstes Glaubensziel für unser Leben sollte sein, dass wir in dieser Liebe wachsen. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch Bob Jones kennt, der ist 2013 gestorben, war ein sehr bekannter Prophet in den USA. Und er war in den 70er Jahren war er mal gestorben und in den Himmel gegangen. Und er kam dann wieder zurück. Er ist dann später nochmal gestorben und auch wieder zurückgekommen. Irgendwann ist er gestorben und nicht mehr zurückgekommen. Da war er dann aber schon über 80. Aber als er in den 70er Jahren das erste Mal gestorben war und im Himmel war, war er Zeuge dieser Szene, wie Menschen zu Jesus kommen nach dem Tod. Ja, und Jesus stand da und die Menschen sind an Jesus vorbeigekommen, einer nach dem anderen. Und Jesus hat jedem dieser Menschen dieselbe Frage gestellt. Er hat sie nämlich gefragt, hast du gelernt zu lieben? Ich werde es nie vergessen. Hast du gelernt zu lieben? Er hat nicht gesagt, warst du perfekt in der Liebe, sondern er hat gesagt, bist du gewachsen in der Liebe? War das dein Weg, in der Liebe zu wachsen? Und er hat es in Bezug auf zwei Sachen gefragt. Er hat gesagt, hast du gelernt zu lieben den Herrn, deinen Gott? Das war das Erste. Manche haben gesagt, ja, habe ich gelernt. Manche haben gesagt, nee. Und die zweite Frage war, hast du gelernt, die Menschen zu lieben? Weil beides gehört zusammen. Es ist das Doppelgebot der Liebe. Ja, es gehört zusammen. Und Bob Jones hat gesagt, es gab manche, die haben bei beiden Fragen Ja sagen können. Manche, die konnten bei einer der Fragen Ja sagen und bei der anderen mussten sie Nein sagen. Im Himmel kannst du ja nicht lügen, kannst ja nicht sagen, ja, Gott. Also manche haben gesagt, ich bin gewachsen in meiner Liebe zu Gott, aber mit den Menschen, da hatte ich es nicht so. Es war nicht so gut, sie wurden trotzdem errettet, aber es war nicht so gut. Bei anderen war es umgekehrt, sie haben gesagt, ja, in meiner Liebe zu den Menschen, da bin ich gewachsen, aber Gott irgendwie, da bin ich nicht wirklich gewachsen, es war auch nicht so gut. Solange sie etwas von der Liebe Jesu in ihrem Herzen hatten, kamen sie in den Himmel. Trotzdem zeigt es, weißt du, deine ganze Ewigkeit hängt an dieser Liebe. Amen. Deine ganze Ewigkeit hängt an der Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Deine ganze Ewigkeit hängt an der Liebe Jesu vom Kreuz. Wenn du gewachsen bist in dieser Liebe, dann gehst du auf eine gute Ewigkeit zu. Amen. Und deswegen wiederhole ich nochmal, was ich gerade gesagt habe. Unser wichtigstes Glaubensziel in unserem Leben sollte sein, in dieser Liebe zu wachsen. Und eines der wichtigsten Dinge, die du praktizieren musst, um zu wachsen, ist, die Anstöße, die deine Liebe zum Erkalten bringen wollen, aus deinem Leben zu eliminieren. Weil der Feind weiß ganz genau, worum es Gott geht. Das heißt, was wird er angreifen, verstehst du? Er wird den Kern dessen angreifen, was nachher vor Gott für dich zählt. Also deine Liebe. Darum wird es immer gehen. Und weißt du, manche werden angegriffen in ihrer Liebe zu Gott einfach durch Umstände. Du hast vielleicht eine Krankheit oder eine Sache, wo du vielleicht lang nicht geheilt wirst. Und dann bist du angegriffen, Anstoß zu nehmen. Nicht an Menschen vielleicht. Die Menschen, die bist du zufrieden. Die Ärzte versuchen dir zu helfen. Alles gut. Deine Geschwister beten für dich. Aber du nimmst Anstoß an Gott, weil du sagst, Gott, warum lässt du das zu? Gott, wie kannst du mir das antun? Und deine Liebe ist in Gefahr zu erkalten. Oder Menschen, ich habe von Menschen gehört, die haben einen engen Familienangehörigen verloren und sagen, seither glaube ich nicht mehr wirklich an Gott. Oder seither liebe ich ihn nicht mehr. Oder seither will ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Was ist passiert? Sie haben Anstoß genommen. Warum haben sie Anstoß genommen? Weil sie nicht die Liebe von Jesus vor Augen hatten. Amen. Wenn du die Liebe von Jesus vor Augen hast, kannst du nicht mehr wirklich Anstoß nehmen. Weil du siehst den, der für dich gekreuzigt wurde. Du siehst den, der für dich gelitten hat. Du siehst den, der alles für dich hingegeben hat. Wie kannst du ihn anklagen? Es geht gar nicht. Weil er hat alles gegeben. Ja, aber ich sehe es nicht, ich erlebe es nicht. Was hätte er sagen sollen? Was hat er am Kreuz gesagt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er das gesagt? Weil es genauso war. Gott hat ihn für einen Moment verlassen. Aber jetzt kommt's. Gott hat ihn für einen Moment verlassen, damit du in deinem Leben nie mehr sagen musst, ich bin von Gott verlassen. Amen. Was sagt Paulus? Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gewalten, Hohes, Zukünftiges, Vergangenes, was auch immer. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Jesus hat den Preis der Trennung von Gott bezahlt, damit wir nie wieder getrennt von Gott sind. Ist dir das bewusst? Weißt du, wenn Christen sagen, oh, ich bin immer am Beten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sage ich dir, dann beten Christen eine Lüge. Gott hat sie nicht verlassen. Amen. Gott hat Jesus für einen Moment verlassen, damit du erlöst werden kannst. Aber weißt du, du fühlst dich zwar vielleicht verlassen, du fühlst dich vernachlässigt, aber Gott hat dich nicht verlassen. Das ist eine Lüge. Die Liebe von Jesus ist genauso da für dich. Amen. Du fühlst es vielleicht nicht. Und weißt du, ich habe auch nicht die Erklärung für alles. Ich kann dir nicht sagen, weißt du, manchmal fragen mich Leute und sagen, ja, warum habe ich das schon so lange und irgendwie hat's alle Gebete haben bisher noch nicht gewirkt. Ich sag, weißt du, ich weiß es nicht. Es geht ja nicht, weißt du, niemals sollten wir irgendjemand sagen, oh, wahrscheinlich hast du nicht genug geglaubt oder irgend sowas. Vielleicht hat auch der für jemanden gebetet hat, nicht genug geglaubt. Vielleicht hat der ganze Leib noch nicht genug geglaubt. Vielleicht sind wir noch nicht so weit, dass schon alle Kranken geheilt werden. Ich glaube, wir kommen dahin. Amen. Immer mehr, wir kommen dahin, dass in Gottesdiensten wirklich jeder, der krank ist, geheilt wird. Halleluja, Amen. Aber ich sag dir was, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie wir in der Liebe wachsen. Je stärker die Liebe Gottes in unserer Mitte ist, umso weniger kann Krankheit standhalten. Und es beginnt in jedem Herzen. Und da, wo du vielleicht in deinem Herzen Anstoß genommen hast, an Gott, oder an Menschen. Letztendlich ist es egal. Es bewirkt immer das Gleiche. Ja. Es bewirkt nämlich, dass die Liebe erkaltet. Es bewirkt, dass etwas abgeschnitten wird in dir. Ja. Paulus sagt es, als er über die Heiden spricht in Römer 1, da sagt er, sie haben den wahren Gott verlassen und deswegen hat Gott sie dahingegeben in ihrem verworfenen Sinn. Und dann nennt er all die verworfenen Leidenschaften und so weiter, die deswegen einfach in den Heiden wirken. Und zum Schluss sagt er dann noch etwas. Er sagt, sie haben keine natürliche Liebe. Das heißt, er hat etwas festgestellt, je stärker sich Menschen von der Liebe Gottes entfernen, am Ende haben sie nicht nur keine Liebe mehr zu ihren Feinden, ja, was ja erstmal nochmal relativ verständlich ist, dass man seine Feinde nicht liebt, obwohl Jesus ja das Gegenteil gesagt hat. Ja. Also der Maßstab von Jesus ist da ein anderer. Aber am Ende, weißt du, führt die erkaltete Liebe dazu, dass du nicht mal mehr deine eigenen Familienangehörigen liebst. Die natürliche Liebe, von der Paulus da spricht, ist die Liebe zu deinen Familienangehörigen, zu deinen Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern und so weiter. Dass die Liebe erkaltet, selbst in diese familiären Beziehungen hinein. Das sehen wir heute auf der Welt, überall. Und wir sehen es. Und manchmal versucht es auch in christliche Familien reinzudrücken und in christliche Ehen und in christliche Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und zwischen Kindern und Eltern und Großeltern und überhaupt Angehörigen, Schwestern, Brüdern oder wie auch immer. Aber weißt du, auch in dieser natürlichen Liebe will Gott uns wachsen lassen. Amen. Auch diese natürliche Liebe will Gott erneuern. Und deswegen glaube ich, weißt du, den wichtigsten Raum in der Herrlichkeit, den du anzapfen kannst und den du immer wieder anzapfen solltest, unbedingt ist der Raum der Liebe. Amen. Und sei der Liebe, wie Jesus uns geliebt hat. Halleluja. Mach dir das bewusst, weißt du, die Person, die dich am allermeisten genervt hat vielleicht. Oder wo du sagst, es geht ja gar nicht, weißt du, mach dir bewusst, Jesus ist für sie gestorben. Amen. Und wenn es für sie allein gewesen wäre, Jesus hätte den Preis bezahlt. Weißt du, Jesus hat nicht am Kreuz gesagt, meine Güte, sind die dumm. Vater, ich glaube, ich steige wieder runter, die sind einfach zu blöd. Für die mache ich das nicht, das lohnt sich nicht, das ist einfach zu nervig. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat sich hingegeben bis zum Tod am Kreuz. Halleluja. Und mit dieser Liebe, lass uns mit dieser Liebe verbinden. Der Raum der Liebe ist offen. Weißt du, das ist ja das Geniale. Paulus hat gesagt in Römer 5, Vers 5, er hat gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, es ist nicht so, weißt du, du musst ja nicht beten als Christ, sagen, oh Vater, gib mir mehr Liebe. Nein, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Du musst dich nur mit dieser Liebe verbinden und darfst nicht zulassen, dass irgendwelche anderen Dinge sie überlagern. Nur darum geht's. Weil sie ist ja in dir drin. Du hast ja Verbindung. Weißt du, ich habe gestern gesagt, wir haben jederzeit freien Zugang zu jeder Wirksamkeit im Raum der Herrlichkeit, nachdem wir uns ausstrecken. Genauso ist es mit der Liebe. Du hast jederzeit freien Zugang zu diesem Raum der Liebe, wo deine Liebe erneuert wird, erfrischt wird, erquickt wird. Weißt du, die Liebe ist eine gewaltige Kraft, die stärkste Kraft überhaupt. Die Liebe ist auch nicht ein Gefühl, sondern es ist eine geistliche Kraft. Und Gott möchte, und das hatte ich so stark auf dem Herzen, Gott möchte uns alle heute Morgen wirklich aus dem Raum seiner Liebe ganz neu versorgen mit dieser geistlichen Substanz. Amen. Seid ihr bereit dafür? Halleluja. Komm, dann lass uns mal aufstehen zusammen und lass uns wirklich mit diesem Raum der Liebe Gottes verbinden. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns deine Liebe ein für alle Mal offenbart hast, Herr. Und tiefer kannst du sie uns nicht offenbaren, Herr, als du sie uns in Jesus bereits offenbart hast, Herr. Und diese Liebe, Herr, bei jedem Einzelnen, der dich aufgenommen hat, Jesus, ist sie ausgegossen in sein oder ihr Herz, Herr. Sie ist da bereits. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst in deinem Herzen, ich habe noch nie wirklich bewusst Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser in meinem Herzen aufgenommen. Dann ist es tatsächlich so, dass die Liebe Gottes noch nicht in dir lebt. Du sagst vielleicht, ja, aber ich liebe schon meine Frau oder ich liebe die und den Menschen und so weiter. Aber ich sag dir, die Agape-Liebe Gottes, diese selbstlose Liebe, die sogar dazu fähig ist, ihre Feinde zu lieben, die sie am meisten verletzen, zu lieben, diese Liebe gibt's nur in Jesus. Gibt's nur durch ihn, den Sohn Gottes. Halleluja. Und als allererstes, wenn wir jetzt gleich beten und uns verbinden mit diesem Raum der Liebe Gottes in seiner Herrlichkeit, als allererstes möchte ich dir die Gelegenheit geben, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, oh, ich möchte wirklich den Herrn der Liebe, ich möchte wirklich diesen Jesus Christus wirklich in mein Herz hineinlassen. Weißt du, es ist was anderes zu sagen, ja, ich glaube an Jesus oder ich glaube an Gott und ihn wirklich zum Herrn deines Herzens zu machen, ihn wirklich in dein Herz aufzunehmen, sodass du sagen kannst, ja, seine Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Er ist in mir drin. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch nicht wirklich sicher, ob Jesus in dir lebt, du bist nicht wirklich sicher, ob er wirklich dein Herz regiert, ob er der Herr deines Lebens ist. Du hast vielleicht noch nie bewusst mit deinem Mund auch bekannt, Jesus, ich nehme dich auf in meinem Herzen, weil Johannes 1,12 sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Du bist nicht einfach automatisch von Geburt an ein Kind Gottes, sondern du wirst es, indem du Jesus aufnimmst. Du musst ihn aufnehmen und vielleicht hast du das noch nie bewusst getan. Oder vielleicht hast du es mal bewusst getan, aber du bist wieder von ihm weggekommen. Du hast nicht weiter mit ihm gelebt. Vielleicht ist Sünde dazwischen gekommen in deinem Leben, hat dich von Gott getrennt, hat dich abdriften lassen von ihm, erkaltete Liebe und so weiter, all diese Dinge. Und jetzt ist einfach nicht mehr diese Gewissheit in dir, dass du wirklich dieses mit Liebe gefüllte Kind Gottes bist. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich als allererstes, bevor wir irgendwas anderes beten, möchte ich mit dir und für dich beten. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte da, dass du mit mir und für mich betest, dann streck einfach gerade jetzt deine Hand aus, da wo du bist, okay? Gott sieht deine Hand, halt sie einfach ausgestreckt, deine Hand. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, Herr, der jetzt seine Hand gehoben hat, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, für die Liebe Gottes, die uns ruft und die uns zieht, Herr. Halleluja. Und du sagst in deinem Wort, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass du aus den Toten auferstanden bist, und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass du der Herr bist, dann werden wir errettet. Und deswegen wollen wir als allererstes mit unserem Mund dich aufnehmen in unser Herz. Wir wollen mit unserem Mund bekennen, Jesus sei du unser Herr. Alle, die ihr eure Hände gehoben habt, sprecht mir einfach mal laut nach. Folgendes Gebet, ich spreche es laut vor und du sprichst laut nach. Sag einfach, Herr Jesus Christus, mit meinem Mund bekenne ich. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du wegen meiner Sünde gestorben bist. Und ich nehme dich jetzt auf als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich bekenne mit meinem Mund, sei du der Herr meines Herzens. Sei du der Herr aller Regungen meines Herzens. Ich empfange dich jetzt. Gieß deinen Geist aus in mich hinein. Vergib mir, wo ich gesündigt habe, wo ich gegen die Liebe gehandelt habe, wo ich nicht vergeben habe, wo ich unversöhnt geblieben bin. Vergib mir, Jesus, und mach jetzt mein Leben neu. Halleluja, in Jesu Namen. Und wenn du deine Hand gehoben hast und dieses Gebet jetzt gerade mitgebetet hast, ganz bewusst, ist am fast alle mitgebetet, aber diejenigen, die wirklich wissen, ja, für mich ist es jetzt wirklich ein Moment des Neuanfangs mit Jesus. Ich möchte dir einfach ganz kurz die Hand persönlich auch auflegen. Ich möchte dir einfach ganz kurz bitten, komm einfach schnell aus der Reihe raus hier in die Mitte, sodass ich dir die Hand auflegen kann. Weil ich möchte ganz kurz einfach für dich persönlich beten und es soll heute wirklich ein Neuanfang für dich sein. Ein Start mit Jesus. Komm einfach hierher zu mir. Ja, Halleluja. Halleluja. Und ihr anderen, streckt einfach eure Hände aus, dass wir sie segnen, dass wir für sie beten. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Oh, du hast sie bestimmt, Herr, für dein Reich, Herr, vor Grundlegung der Welt, Herr. Und heute hat sie deinen Ruf gehört, Jesus. Du hast gesagt, wenn du erhöht sein wirst am Kreuz, dann wirst du sie alle zu dir ziehen. Und so hast du heute meine Schwester zu dir gezogen, Herr. Durch dein Kreuz, Jesus, Herr. Durch dein Blut, Jesus, Herr. Durch deine Wunden, Jesus, Herr. Hast du sie erkauft, Herr. Und sie gehört dir in Jesu Namen, in alle Ewigkeit. Und nichts und niemand wird sie mehr trennen von der Liebe Gottes. Nichts und niemand. Nichts und niemand wird dich mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Halleluja. Ich spreche euch allen das zu, dass, wo ihr gesündigt habt. Das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich spreche euch Vergebung zu. Und ich spreche euch Reinigung zu. Und ich spreche einen neuen Anfang zu. Und weißt du, Jesus hat gesagt, die Ursünde ist eigentlich nicht irgendeine bestimmte Tat oder irgendeine bestimmte Handlung, sondern die Ursünde ist die, dass wir ihm nicht glauben. Und Herr, wo wir einfach dir nicht geglaubt haben, Herr. Herr, wir bitten dich um Vergebung. Das kannst du gerade auch, wenn du am Platz bist, wo du vielleicht überführt bist, wo du sagst, ja, Herr, ich habe dir nicht wirklich vertraut in dieser Situation. Deswegen habe ich auch meine Liebe erkalten lassen. Kannst du ihn um Vergebung bitten? Und in dem Moment, wo du ihn um Vergebung bittest, ja, vergibt er dir nicht nur, sondern er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Also sprich mir einfach nach, sag, Vater, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir nicht geglaubt habe, wo ich deiner Liebe nicht geglaubt habe und wo deshalb meine Liebe schwach geworden ist oder ausgegangen ist. Vergib mir und reinige mich jetzt. Das heißt, mach mich neu. Verwandle mich durch die Kraft deiner Auferstehung. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Hier ist die Kraft seiner Auferstehung. Durch seine Kraft bist du neu. Durch seine Wunden bist du geheilt. Halleluja. Halleluja. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Preisen dich, Herr. Preisen dich, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke für dein Werk, Herr, der Erneuerung, Herr, der Waschung und der Erneuerung, Herr. Danke, Herr, dass du ihre Füße auf festen Boden stellst, Herr. Auf weites Land, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für deine grenzenlose Liebe. Und Hebräer 6, Vers 12, glaube ich, ist es, oder 11, heißt es, durch Glauben und durch Ausharren werden die Verheißungen ererbt. Und Gott spricht dir zu, du wirst laufen und nicht müde werden. Du wirst rennen und nicht ermatten, sondern du wirst neu deine Schwingen heben, wie die Adler. Halleluja. Halleluja, und deinen Weg des Glaubens gehen und nichts und niemand wird dich davon abbringen können oder stoppen können. Du wirst deinen Weg machen und du wirst das Ziel erreichen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Oh, füll sie mit deiner Kraft. Halleluja. Aber überall im Raum, ihr könnt mal eure Hände ausstrecken. Ich glaube, dass er uns wirklich füllen will jetzt mit seiner Liebe. Füllen, weißt du, wir verbinden uns mit diesem Raum der Liebe Gottes. Mit diesem Raum der grenzenlosen Barmherzigkeit Gottes. Danke, Jesus, für diese Tochter. Halleluja. Danke, dass du sie so sehr liebst, dass du wirklich dein Leben gegeben hast, Herr. Herr, dass du deinen Körper hast zerschlagen lassen, Herr. Herr, die Striemen dir hast zufügen lassen, Herr. Den Rücken zerreißen hast lassen, Herr. Herr, damit sie durch deine Wunden geheilt ist. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr, für die Berührung deiner Liebe, Herr. Danke, Jesus, für die Erfüllung mit deiner Liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns mal alle unsere Hände heben zu ihm. Lass uns alle unsere Hände. Wir wollen uns wirklich verbinden mit diesem Raum der Liebe, Herr. Ja, vielleicht ist es so, dass einfach in deinem Herzen wirklich die Liebe zu Jesus wirklich ungetrübt stark ist. Dann will Gott dich vielleicht gerade jetzt ganz neu mit seiner Liebe füllen, auch zu den Menschen um dich herum. Weil um dich herum sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Um dich herum sind Menschen, die diese Liebe noch nicht kennen. Um dich herum sind Kranke, sind Gebundene. Jesus hat gesagt, wenn ihr hingeht, dann predigt und sprecht. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und dann hat er gesagt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es weiter. Und Herr, wir verbinden uns mit diesem Raum deiner Liebe. Wir verbinden uns mit diesem Raum der unendlichen Liebe, der wirklich bis zum Tod hingegebenen Liebe, Herr. Damit Menschen durch deine Wunden geheilt werden, Herr. Damit Menschen durch deine Gefangenschaft, die du auf dich genommen hast, befreit werden, Herr. Herr, damit Menschen, Herr, die tot waren, geistlich oder körperlich tot waren, Herr. Herr, dass sie auferweckt werden, Herr, weil du in den Tod gegangen bist, weil du stellvertretend alles für uns getan hast, was notwendig war, um jede Trennung von Gott aufzuheben, Herr. Danke, Jesus, wir verbinden uns mit diesem Raum deiner Liebe. Herr, gib uns gerade jetzt wirklich deine Sicht für die Menschen um uns herum. Gib uns deine Sicht gerade jetzt auch für die, die uns vielleicht verletzt haben, für die, die uns geärgert haben, für die, die uns genervt haben, für die, die einfach für die unsere Seele eigentlich nur Kritik übrig hat, Herr. Verbinde uns mit deiner Liebe für diese Menschen, Herr. Herr, dass all die Anstöße, all die Kritik, all das Negative aus unseren Seelen rausgeht jetzt, Herr. Wasche uns, Herr. Wasche uns durch dein Blut, Herr. Wasche uns durch deine Liebe, Herr. Wasche uns gerade jetzt, Herr. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Oh, es ist ausgegossen gerade jetzt durch den Heiligen Geist. Halleluja. Ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Ausgegossen in unsere Herzen. Halleluja. Ausgegossen in unsere Herzen. Oh, ausgegossen in unsere Herzen. Ausgegossen in unsere Herzen. Ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, gerade jetzt. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Oh, danke, Jesus. Verbind dich einfach im Geist wirklich mit diesem Raum der Liebe Gottes, diesem Raum der Liebe des Vaters. Ja, es ist auch ein Raum der Freude durchaus. In der Liebe ist immer auch Freude, nicht weit. Aber verbind dich ganz bewusst wirklich mit dieser Liebe, die einfach dich füllt für die Menschen um dich herum, die dich füllt einfach mit Liebe zu Gott und mit Liebe zu den Menschen. Und Vater, danke, Herr, dass du ganz neu uns auch wirklich in dieser Entschiedenheit vorangehen lässt. So wirklich sagen, ja, mein größtes Ziel ist, zu lieben zu lernen. Mein größtes Ziel ist es, zu lieben zu lernen. Halleluja. Und keiner von uns kann sagen, dass er da schon immer perfekt ist. Und dass er nicht mal Korrektur braucht und nicht Veränderung braucht. Aber Herr, ich danke dir, Herr, dass du gerne gibst, Herr. Oh, füll uns, füll uns, füll uns, füll, füll, Herr. Füll mit deiner Liebe, Herr. Oh, füll, Heiliger Geist. Füll, Heiliger Geist. Füll mit deiner Liebe, Herr. Oh, füll, Heiliger Geist. Shabarabas. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, durch deine Wunden, Herr, ist ihr Heilung geworden, Jesus. Herr, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, der Himmel ist offen. Danke, Herr, für die Engel, die hier sind, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Herr. Jemand zieht noch stark hier irgendwie. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Shakanta korobosi katana. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns erneuerst, Herr. Verwandelst, Herr, in dasselbe Bild, Herr, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr, von einer Ebene der Herrlichkeit zur anderen Ebene der Herrlichkeit, Herr, im Anschauen deines Bildes. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, warum hat Jesus gesagt, als er das Abendmahl eingesetzt hat, ja, an dem Tag, den wir heute den Gründonnerstag nennen, ja, hat er das Abendmahl eingesetzt. Warum hat er gesagt, als er gesagt hat, dies ist mein Leib und als er gesagt hat, dies ist mein Blut, warum hat er gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis? Warum wohl hat er das gesagt? Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass er das gesagt hat, nur damit wir sagen, okay, ja, wir erinnern uns daran, wir erinnern uns einfach daran, dass Jesus gelebt hat und dass er für uns gestorben ist. Sondern ich glaube, Jesus wollte wirklich diese Zeichen seines Leidens tief in unser Herz einbrennen. Und deswegen hat er uns das Abendmahl gegeben. Und deswegen feiern wir seit 2000 Jahren als Leib Christi, mal häufiger, mal weniger häufig, aber wir feiern das Abendmahl in einer Regelmäßigkeit, weil wir sagen, einmal dran erinnert es nicht genug, sondern wir müssen immer wieder es uns vor Augen führen. Verstehst du? Er wollte, dass es tief in uns eingebrannt wird. Könnt ihr mir den Tisch rüberbringen und den Abend, das Abendmahlsding? Ihr dürft unter euren Stuhl greifen und dort den Abendmahlsbecher nehmen mit dem Brot oben drin. Halleluja. Halleluja. Warum? Warum hat er das so gesagt? Weil es ist mir erst jetzt so richtig bewusst geworden. Jesus wollte, dass wir auf seinen zerbrochenen Leib und auf sein vergossenes Blut ausgerichtet bleiben. Nehmt einfach schnell euren Platz. Nehmt euren Platz ein. Unterm Stuhl ist der Abendmahlsbecher. Setzt euch hin. Halleluja. Also ich schreibe das in meinem neuesten Buch Im Zentrum der Herrlichkeit. Dass das Zentrum der Herrlichkeit nicht nur aus dem verherrlichten Christus besteht. Verstehst du? Natürlich siehst du im Zentrum der Herrlichkeit den verherrlichten Christus, wie ihn Johannes in Offenbarung 1 gesehen hat. Okay, habe ich eure Aufmerksamkeit? Okay. Natürlich siehst du im Zentrum der Herrlichkeit den mit den Haaren weiß wie weiße Wolle und den mit, ihr braucht es nicht aufmachen, mal ganz langsam, das machen wir alles zusammen dann, ja, ganz ruhig, einfach zuhören, einfach ausrichten, okay. Im Zentrum der Herrlichkeit sehen wir natürlich Jesus mit den Haaren weiß wie weiße Wolle und den Füßen gleich glänzendem Erz und den Verherrlichten, so wie Johannes ihn gesehen hat, wo es heißt, er fiel zu seinen Füßen wie tot. Aber weißt du, im Zentrum der Herrlichkeit tatsächlich sehen wir auch das geschlachtete Lamm. Amen. Wirklich im Zentrum. Ich beweise es dir. Ich gebe dir eine Bibelstelle dazu. Offenbarung Kapitel 5, Vers 6. Ich habe es gestern mal kurz zwischendurch mal erwähnt, die Stelle. Das ist der Beginn der Offenbarung von Johannes, wo er den Thronsaal Gottes sieht. Und zuerst sieht er den Vater auf dem Thron in seiner Heiligkeit. Und er sieht die 24 Ältesten um ihn herum, wie sie ihn anbeten. Und er sieht die vier lebendigen Wesen, wie sie ihn anbeten und so weiter. Und dann sieht er ein Buch, das in der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, war. Dann sieht er dieses Buch. Und dann In Offenbarung 5, Vers 6 heißt es, und ich sah inmitten des Thrones, also mehr im Zentrum kannst du nicht schauen, inmitten des Thrones, also der Thron ist schon im Zentrum, aber noch inmitten des Thrones, also im absoluten Zentrum der Herrlichkeit Gottes, ja, sah ich, was sah ich? Inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten sah ich ein Lamm stehen wie geschlachtet. Amen. Das heißt, was sieht er im Zentrum der Herrlichkeit? Im Zentrum der Herrlichkeit sieht er das zu Tode verwundete Lamm. Das Lamm wie geschlachtet. Im Zentrum der Herrlichkeit sieht er die Striemen Jesu, die in diesem zerbrochenen Leib repräsentiert werden. Amen. Im Zentrum der Herrlichkeit sieht er tatsächlich, wie dieses Lamm zur Opferbank geführt wurde, geschlagen wurde, der Rücken zerstört wurde, verspottet wurde, die Dornenkrone aufgesetzt wurde, der Bart ausgerissen wurde, wie es im Jesaja heißt. Das ist unvorstellbar, ja, was das auch bedeutet. Ja. Im Zentrum der Herrlichkeit sieht Johannes dieses geschlachtete Lamm. Amen. Im Zentrum der Herrlichkeit sieht er den Gekreuzigten. Halleluja. Das heißt, wenn wir uns auf das Zentrum der Herrlichkeit ausrichten, dann sehen wir ihn. Amen. Und das, sagt Jesus, dies tut zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, Jesus sagt eigentlich nichts anderes als, ich möchte, dass ihr immer wieder neu in das Zentrum meiner Herrlichkeit hineinschaut. Ich möchte, dass ihr immer wieder neu euren Blick richtet auf das geschlachtete Lamm, auf die Realität seiner Auferstehung, die daraus hervorkommt, und auf die Realität der Verherrlichung, die daraus hervorkommt. Also ich habe es mal so gesehen in einer Vision, ich habe es gesehen, es war im Lobpreis und plötzlich sehe ich einfach zwei Hände mit den blutenden Wunden. Und ich wusste, das sind die Wunden von Jesus. Aber ich wusste auch in dem Moment, als ich es gesehen habe, wusste ich, in diesen blutenden Wunden von Jesus sind auch all die Wunden drin, die jemals Söhne oder Töchter Gottes über die ganze Kirchengeschichte hinweg erlitten oder erlebt haben oder die ihnen zugefügt wurden. Und ich sah diese blutenden Wunden, das ist das Lamm wie geschlachtet. Im nächsten Moment, als ich weiterschaute, sah ich plötzlich, wie diese wirklich frisch blutenden Wunden, wie sie geronnen, wie das Blut gerann und die Wunden wurden fest. Ich glaube, das repräsentiert das, was passiert ist, als Jesus auferstanden ist aus den Toten. Ja, als die Jünger ihn gesehen haben, als den Auferstandenen, haben sie ihn gesehen mit den geronnenen Wundmalen. Er hat nicht mehr, das Blut ist nicht mehr runtergelaufen, aber sie konnten noch die Hände, Thomas sollte ja die Hände in die Wunden legen. Ja? Also die Wunden waren da. Das war das, was ich gesehen habe, diese geronnenen Wunden. Und dann habe ich gesehen, und das war faszinierend für mich, dass, als ich das nächste Mal geschaut habe, in derselben Vision, habe ich wieder geschaut, und plötzlich sehe ich, dass diese geronnenen, ehemals blutenden Wunden zu Gold wurden. Sie wurden Gold und sie begannen zu strahlen. Sie begannen zu strahlen. Amen. Und das ist das, was letztendlich Johannes gesehen hat. Er hat die alles überstrahlende Herrlichkeit von Jesus gesehen. In Offenbarung 1 ist nicht mal mehr die Rede von den Wunden, dass er die Wunden gesehen hätte. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo zu sehen waren. Er hat es nicht erwähnt. Auf jeden Fall war die Herrlichkeit so stark, dass die Wunden wie überstrahlt waren. Weißt du, Jesus hat dafür gesorgt, oder eigentlich, wir müssen es so sagen, der Vater hat dafür gesorgt, dass aus den blutenden Wunden goldene Herrlichkeit wurde. Und genau das tut er in deinem Leben. Amen. Aus, weißt du, das, was der Teufel zum Bösen gedacht hat, da, wo der Teufel dachte, er verletzt dich tödlich, Gott hat es zum Guten gedacht. Gerade aus den schlimmsten Wunden macht Gott die größte Herrlichkeit, wenn wir ihm vertrauen. Amen. Weil wenn wir ins Zentrum der Herrlichkeit schauen und uns die Wunden von Jesus anschauen, zum Beispiel seine Striemen, die ja in diesem Leib repräsentiert werden, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir immer schon dadurch hindurch die Realität der Auferstehung und der Verherrlichung. Das heißt, aus blutenden Wunden wird Gold, wird Strahlen, wird Herrlichkeit, wird Sieg. Amen. wird leben. Halleluja. Amen. Also lass uns mal gerade als erstes zusammen den Leib, also die, in dem Fall jetzt die Oblade, sorry, was anderes gibt's nicht, aber das repräsentiert es. Aber diesen Leib nehmen. Also Jesus hat es gesagt, in Lukas 22, er hat gesagt, er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, hier drin, in diesem zerbrochenen Leib, ist sozusagen die Verwundung von Jesus für unsere körperlichen Gebrechen. Ja, sein Leib wurde zerbrochen für unseren Leib, der manchmal zerbrochen war oder zerbrochen ist. Aber, und das ist eben auch wichtig, Johannes sah in der Offenbarung inmitten des Thrones das geschlachtete Lamm. Aber, und das sehen wir auch, die Todeswunde des Lammes wurde geheilt. Amen. Jesus ist auferstanden. Und genauso heißt es zum Beispiel in 1. Petrus 2, 24 oder in Jesaja 53, 5 heißt es, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Weil seine Striemen wurden geheilt. Jesus ist auferstanden. Und wenn wir jetzt dieses Brot essen, dann richten wir uns aus auf dieses Zentrum der Herrlichkeit, von dem bis heute dieselbe Heilungskraft fließt, dieselbe Auferstehungskraft fließt in unsere Körper. Und Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen stellvertretend für uns zerbrochenen Leib, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, Herr, dass wir durch deine Wunden geheilt worden sind. Und ich sehe einfach im Geist, wie der Heilige Geist jemand berührt in seinem Blut. Das sind Blutwerte, die nicht in Ordnung sind. Irgendwelche Werte sind zu niedrig. Und durch die Wunden Jesu fließt jetzt Heilung in dein Körper. Sein Leib wurde zerbrochen, damit dein Leib ganz wird. Halleluja. Da, wo Schmerzen waren in deinem Körper, die Heilung von Jesus, die Heilung der Auferstehungskraft fließt jetzt. Sieh wirklich jedes einzelne deiner körperlichen Leiden. Sieh es auf dem Rücken von Jesus. Sieh es da, wie es wirklich, oh, wie es auf sich genommen hat, all diese Schmerzen. Und er macht dir bewusst, die Todeswunde wurde geheilt. Und durch seine Heilung ist auch dir Heilung geworden. Und somit ist die Kraft der Auferstehung für dich da, die Kraft der Heilung. Danke, Jesus, dass wenn wir jetzt dein Leib essen, Herr, dann tun wir es wirklich in dieser Ausrichtung auf das Zentrum deiner Herrlichkeit und damit auf das Zentrum deiner Auferstehungskraft, auf das Zentrum deiner Heilung, auch für unsere Körper. Danke, Jesus. Ich sehe jemanden, du hast so Juckreiz im Auge irgendwie. Ich weiß nicht, ob es eine Bindehautentzündung ist oder irgendwas anderes, so eine Allergie. Auf jeden Fall so Juckreiz im Auge. Jesus heilt es gerade jetzt. Er berührt dich gerade jetzt. Er berührt dich gerade jetzt. Jemand anders hat Zahnschmerzen hier im hinteren Bereich des Kiefers. In Jesu Namen, die heilende Kraft Gottes berührt dich gerade jetzt. Berührt dich gerade jetzt. Jemand anders hat Ohrenschmerzen oder Probleme in Jesu Namen. Und die heilende Kraft Gottes ist in einem Ohr besonders. Die heilende Kraft Gottes fließt da hinein und heilt jetzt dein Ohr in dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Die Kniescheibe von jemand wird berührt. Durch die Wunden von Jesus ist dir Heilung geworden. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Halleluja. Halleluja. Was auch immer in deinem Körper vielleicht nicht in der Ordnung Gottes ist, nimm das jetzt mit da hinein. Leg es damit da hinein. Sieh es einfach auf dem zerbrochenen Leib von Jesus liegen. Und indem wir jetzt einfach dieses Brot zu uns nehmen, sieh den Auferstandenen, der triumphiert hat. Sieh den heilgemachten Leib und nimm einfach seine Heilung in dir auf. Durch seine Striemen ist dir Heilung geworden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Lass es uns gemeinsam aufnehmen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jemand wird geheilt. Das geht vom wahrscheinlich von der Halswirbelsäule oder von der Schulter aus, aber auf jeden Fall zieht es so rein bis in die Finger, auch die Nerven. Und Gott berührt wirklich diese ganze Seite in Jesu Namen. Durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Halleluja. Jesus, wir sind ausgerichtet auf dich, Herr. Wir sind ausgerichtet auf das Zentrum deiner Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Das Wort Gottes sagt uns, dass das Leben im Blut ist. Es steht schon im Alten Testament. Deswegen hat es immer Blutsopfer gebraucht, um es für Sünde zu sühnen. Das Wort Gottes sagt, dass das Blut von Jesus das ein für alle Mal gebrachte Opfer ist. Weil im Blut von Jesus ist sein Leben. Er hat sein Leben hingegeben. Ich habe vorher gesagt, er hat sein Leben, nicht nur sein physisches Leben hingegeben, sondern er hat sogar sein geistliches Leben hingegeben, seine Verbindung zum Vater, indem er gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er sozusagen alles aufgegeben, was er hatte, weil der Vater war alles, was er hatte. Er hat alles aufgegeben, was er hatte. Er hat sein Leben aufgegeben, damit wir das Leben haben können. Und wenn wir dieses Blut in uns aufnehmen, also dann nehmen wir diese Realität in uns auf. Sein Leben für unser Leben. Halleluja, Halleluja. Er ist verblutet, damit wir zum Vater zurückkommen können. Und deswegen heißt es in Römer 8, Vers 35, ich lese nochmal vor, habe ich es zitiert. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Vers 38, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Also dafür ist sein Blut geflossen, zur Vergebung unserer Sünden und zur Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Deswegen kann er sagen in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und zwei Verse weiter vorne heißt es, dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde. Halleluja. Und Jesus, wir danken dir für dein Blut. Du darfst den Becher, den zweiten Becher aufmachen. Wir danken dir, Jesus, für dein Blut, das vergossen wurde, Herr. Herr, wir schauen auf das Zentrum deiner Herrlichkeit. Wir schauen auf das geschlachtete Lamm. Wir sehen die Todeswunde bluten, Herr, wie sie für uns geblutet hat, Herr. Wie sie geblutet hat, stellvertretend für unsere Sünde. So wie im alten Bund so viele Schafe und Widder und Lämmer und so weiter geblutet haben für die Sünde des Volkes Gottes, Herr. So hast du als das ein für alle Mal geschlachtete Lamm Gottes ein für alle Mal geblutet für uns, Herr. Aber Herr, deine Todeswunde wurde geheilt, Herr. Deine Wunden sind geronnen, du bist auferstanden. Und deine Wunden sind verherrlicht, Herr, denn du bist verherrlicht, Herr. Und Herr, wo noch immer irgendwelche Wunden waren in unserem Leben, Herr, du verwandelst sie in Gold, Herr. Du verwandelst sie in goldene Herrlichkeit, Herr. Du machst uns nur umso strahlender, Herr. Umso strahlender in deiner Herrlichkeit, Herr. Umso strahlender in deiner Liebe. Weil wir entschieden sind, wir lassen uns nicht trennen von deiner Liebe, Herr. Wir lassen uns nicht scheiden von deiner Liebe. Kein Anstoß, kein Mensch, niemand geben wir die Macht, uns trennen von deiner Liebe, Herr. Weil wir entscheiden uns, wir vergeben denen, die an uns gesündigt haben. Wir entscheiden uns, den Anstoß aus unseren Herzen zu entfernen. Wir entscheiden uns, unsere Liebe nicht erkalten zu lassen. Halleluja. Und dein Blut hat es möglich gemacht. Und so, wenn wir jetzt dieses Blut trinken, Herr, dann nehmen wir damit dein Leben auf, Herr. Und dein Leben wird unser Leben, Herr. Und somit wird unser Leben zu ewigem Leben. Somit wird unser Leben zu gereinigtem Leben. Somit wird unser Leben zu vereinigtem Leben mit Gott selber. Eins mit dir, Herr. In Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam trinken. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Also, in 1. Petrus 1, Vers 3 heißt es, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht. Und über ihn jubelt ihr in unaussprechlicher und ungetrübter Freude. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seele. Also wenn wir Jesus anschauen als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen und als den Verherrlichten, dann können wir gar nicht anders als jubeln. Amen. Dann können wir gar nicht anders als uns freuen. Dann können wir gar nicht anders als sagen, wow, danke Jesus für das, was du für uns getan hast. Wow, danke Jesus für dein vollbrachtes Werk. Danke Jesus, dass du alles getan hast, was wir brauchen. Danke Jesus, dass du jede Trennung von Gott weggenommen hast. Und dass wir jetzt freien Zugang haben durch dein Blut in das Allerheiligste. Halleluja. Komm, lass uns mal wirklich der Gott diesen Jubelruf bringen. Halleluja. Oh, wohl dem Volk, das den Jubelruf kennt. Halleluja. Jesus, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. Wir danken dir, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein neues Leben, Herr. Halleluja. Und daran kannst du schon sehen, dieses neue Leben, das er für uns erkauft hat, ist wirklich ein Leben in der Freude. Halleluja. Weil wir haben allen Grund zur Freude. Stell dir vor, du hättest diesen Glauben nicht. Stell dir vor, du hättest diese Hoffnung nicht. Stell dir vor, du hättest diese Gewissheit nicht. Unvorstellbar. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Halleluja. Wir lieben dich. Und wir lieben die Menschen. Halleluja. Wir lieben deinen Leib. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.